Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Gamer Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich heiße euch im Namen von Fabian und Marc willkommen zum zweiten Teil unseres großen Nintendo B-Team Podcasts. Wir haben uns in der letzten Woche bereits auseinandergesetzt, sehr sehr ausführlich mit der Karriere von Donkey Kong und von Kirby. Diese Woche dran sind nun die Werdegänge von Fox McCloud aus Star Fox sowie Pikachu aus dem Pokémon. Ohne weitere Umschweife würde ich sagen und ab dafür. Kirby und Donkey Kong haben wir abgehandelt. Ein weiterer großer Star in Nintendos Riege ist der gute liebe alte Fox McCloud, der Hauptdarsteller der Star Fox-Serie. Was? Der hat mich verdammt viel Geld gekostet damals. Er hat sich verdammt viel Geld gekostet. Also ich meine, Module waren ja damals unglaublich teuer und ich hatte mir die japanische Version, weil es da sehr früh rauskam, von Star Fox geholt. Das war das erste Super Nintendo Modul mit einem FX-Chip drin, der halt Polygongrafik dann auch darstellen konnte und das Spiel, ich möchte es echt gar nicht sagen, aber ich glaube irgendwie 180 D-Mark oder so hat das damals gekostet. Manchmal hast du eben so viel ausgegeben dafür. Ich habe später für das N64-Ding mit Rumble Pack 239 Mark bezahlt für die japanische Version. Ja, da war das Rumble Pack bei noch. Das stimmt, aber vielleicht gehen wir jetzt irgendwie schon zu schnell gerade vor. Vielleicht kann man ja noch mal ein bisschen auf die Geschichte von Star Fox eingehen. Da hat ja, glaube ich, auch hier irgendjemand was sehr Interessantes recherchiert, so was ich noch gar nicht wusste bis heute Morgen. Das Virtual Boy-Ding oder was? Nee, Gregor hat mir noch diverse Fun Facts erzählt. Ja, ich bin seit jeher großer Fan der Star Fox Serie, habe damals jetzt nicht die großen finanziellen Sachen auf mich genommen, da Japano-Spiele zu importen, aber habe immer sofort fast Day One dann die Euro-Version gekauft, wenn sie dann da gewesen ist. Und dementsprechend habe ich nochmal ein bisschen, weil wir das Thema jetzt besprechen wollten, ein bisschen rein vertieft und ein paar interessante Sachen aufgeworfen zu der Herkunft von Fox McCloud. Ich glaube, wie man als Gamer und damals, der die Zeitschrift gelesen hat, weiß, das Spiel ist ja nicht nur komplett bei Nintendo entstanden, sondern wurde zusammen mit den englischen Entwicklern bei Argonaut Software entwickelt. Das sind eigentlich Computerentwickler gewesen, die haben in England unter anderem die Starglider-Reihe gemacht für Amiga mit so Free Roam, dass du herumfliegst mit Schiffen und Sachen wegballerst. Und die waren immer technisch sehr, sehr versiert, dass die an Nintendo hereingetreten sind und die wollten eine Version ihrer Starglider-Engine sozusagen so darstellen, dass die auch auf dem NES funktioniert, was sie sogar hinbekommen haben. Und damit haben sie Nintendo so beeindruckt, dass die dann nochmal Geld investiert haben und die eine Version haben weiterentwickeln lassen, wo sich dann später sozusagen die Technikgrundlage von Star Fox entwickelt hat. Also Star Fox ist eine der wenigen großen etablierten Serien, die nicht ihre Ursprünge rein in Japan hat, sondern technisch eigentlich ein Eurospiel ist, wo Miyamoto und die Kollegen dann rangegangen sind und ihr eigenes Design drüber gezogen haben. Ursprünglich war man sich auch noch nicht sicher, was die Hauptdarsteller der Serie sein wollen würden. Also heutzutage kennst du natürlich Fox McCloud und dann hast du, wie ist der, Falco Lombardi, Slippy Toad, der beste Charakter aller Zeiten. Flotty Kröte. Ey, Slippy Toad ist der beste Charakter aller Zeiten. Der ist immer komplett aufgeregt und er trägt die unnützeste Kopfbedeckung aller Zeiten. Mütze zwischen den Augen? Eine Schirmmütze zwischen den Augen, die vor gar nicht schützt. Die vor gar nicht schützt. All ships report in. This is Slippy. I'm alright, I'm alright. Peppy here. I'm a little shaken, but I'm okay. Sorry, I've always wanted to say that. Peppy der Hase und so weiter. Weißt du, warum Fox McCloud Fox McCloud ist? Warum ist der Hauptdarsteller der Serie ein Fuchs? Ich wusste es nicht. Ich wusste es auch nicht, aber es ist sehr interessant und es ist sehr, sehr Miyamoto-mäßig, warum das jetzt ein Fuchs geworden ist. In der Nähe der Nintendo-Hauptquartiere in Kyoto gab es einen Schrein. Ein Schrein für eine Shinto-Gottheit, den Fuchs, warte mal. Kitsune oder so? Inari Okami. Okay. Ja? Fuchsgottheit. Das war ein Wolf eigentlich dann. Nee, Okami heißt ja auch Göttin und nicht nur Fuchs. Und nicht nur Wolf. Okay. Das heißt, ist ja das gleiche, ist ja Amaterasu und so weiter. Ja. Kennen wir ja noch von dem Ganzen hier. Und es gibt einen Shinto-Schrein, sozusagen in der Nähe vom Nintendo-Hauptquartier, der einem Fuchs gewidmet ist, der fliegen konnte. Und dieser Fuchs trug ein rotes Halsband. Und auf diesem Schrein sind sozusagen viele Tore, die in Rot gezeichnet sind. Als Miyamoto dorthin gegangen ist, hat ihn das erinnert, okay, der Fuchs, der kann fliegen, da sind Tore, wo man durchfliegen kann. Also machen wir daraus einen Fuchs, der durch Sachen durchfliegt. Ja. Dementsprechend wurde dann aus Inari Okami wurde dann Fox McCloud. Das Gesicht von Fox McCloud ist leicht den Statuen dort nachempfunden. Und ein Element, wenn du dir das Artwork dann anschaust, die Statuen haben dort eben ein rotes Halstuch. Ja, das hat Fox McCloud auch. Colonel, that fox is fast. You're fighting Fox, eh, Snake? His full name is Fox McCloud. He's the leader of the Commando for Hire unit, Star Fox. They're mostly active in a galaxy known as the Lylat system. Fox and his comrades pilot all-terrain fighter crafts called R-Wings. His skills in combat can turn the tide of any battle. You seem to have a thing with foxes, don't you, Snake? Don't remind me. First Foxhound, and now this guy. I'm sick of foxes. You and foxes have a long history together. You ought to be proud. Auf jeden Fall ist es ein sehr interessanter Ansatzpunkt und er klingt eben sehr Miyamoto-mäßig. Ja, typisch halt, dass mit Zelda, er rennt in seiner Gegend rum, erforscht selber Höhlen und so. Ja, ja. Oh, meine Frau sagt, sie macht gerne Sachen im Garten. Oh, Mama Pikmin. So ist es dann immer. Ja, aber das sind die Ursprünge gewesen sozusagen, dass du ein englisches Programmierteam hattest, was wirklich technisch neue Sachen an Nintendo herangebracht hat. Man hätte ja vorher nicht gedacht, dass da 3D-Polygon-Grafik auf dem Super Nintendo möglich ist. Mhm. Dafür gab es auch den Super FX-Chip, der dann von Argonaut mitentwickelt wurde, was dem Super Nintendo ungefähr die vierfache Megahertz-Leistung dann gegeben hat, weil sonst wäre es gar nicht möglich, diese Art von Grafik darzustellen. So, das allererste Star Fox, du hast es importiert, ja. Ich habe es hierzulande gekauft. Es hieß noch nicht Star Fox, es hieß Starwing, aber damals. Also Starwing, ja. Ja, weißt du auch warum? Irgendwelche Lizenzsachen, wie immer, wie Biohazard und Resident Evil und so ein ganzer Krempel. Genau, es gab auch ein C64-Spiel von einem europäischen Entwickler, das schon Star Fox hieß, was natürlich dann hier mit den Lizenzen kollidiert ist. Nintendo hat sich erst viele, viele Jahre später die Lizenz zurückgekauft, deshalb ist Star Fox hier bekannt als Starwing und später der N64-Teil nicht als Star Fox 64, Lylat sondern Wars. Als Lylat Wars. Aber warum haben sie da dann nicht das irgendwie Starwing 64 oder sowas genannt, sondern Lylat Wars, weil was ich echt, ist kein sehr schön klingender Name einfach für ein Spiel. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass denen Starwing irgendwie nicht mehr gefallen hat nach einer Zeit. Oder vielleicht haben die dann entdeckt, dass es ein Spiel gab, das schon Starwing hieß. Das mag natürlich das sein. Das kann es doch natürlich sein. Also ich habe es damals sofort gekauft und ich muss sagen, am ersten Tag gekauft und ich war geplättet, wie super dieses Spiel gewesen ist. Ja. Also es sah für Super Nintendo-Verhältnisse damals im Jahr 93 eben fantastisch aus. Natürlich hatte ich keinen PC zur damaligen Zeit, also wahrscheinlich hätte ich da noch ein bisschen was Besseres dann visuell zu sehen bekommen, aber es war einfach toll, auf dem Fernsehschirm eine 3D-Polygon-Grafik, auch wenn sie nicht texturiert war, aber war eben super designt, die war fix genug, hat echt viel coole Sachen darstellen können, so ein richtig cooler Weltraumshooter in 3D. Also schon allein das Intro, wo man noch durch dieses Hangar schwenkt und die fliegen dann los und zischen dann aus diesem Ding raus und du kommst in den ersten Level rein und denkst echt, wow, also eine neue Dimension von Spiel einfach, was natürlich aus heutiger Sicht total primitiv war und es war auch an vielen Ecken und Enden war es halt fast schon so grenzwertig, weil es hatte sehr, die Framerate war nicht besonders hoch, auch die Detailrate und alles war halt so, es hat funktioniert und es war für damalige Verhältnisse cool, aber natürlich heutzutage kannst du echt nur noch müde lächeln drüber. Aber das Besondere war damals einfach, also gerade, also ich habe mich damals auch manchmal in irgendwelchen Spielhallen rumgetrieben. Und da gab es Starblade und das war halt auch so ein Vektor-Polygon-Spiel, auch so ein Rail-Shooter-mäßiges. Und das war so das State-of-the-Art-Spiel. Also wenn man hat sich mal gewünscht, oh, so einen Automaten möchte ich zu Hause haben. Und dann kam Star Fox und hat praktisch das geliefert. Plus, dass es irgendwie auch noch besser aussah, sogar mit bunten Farben und nicht mehr irgendwie. Und du konntest vor allem dich auch noch ein bisschen bewegen zusätzlich. Starblade war ja, obwohl, ich glaube, es wurde wahrscheinlich in Echtzeit gerendert, weil es war Polygon-Grafik, wenn ich mich recht erinnere. Aber du hattest einen sehr, sehr, sehr festgelegten Weg. Du konntest zum Beispiel nicht nach links und rechts schwenken, sondern hast nur wirklich dein Zielkreuz bewegt. Bei Star Fox kam ja dieses gewisse Maß an Freiheit. Du kannst hochbringen, du kannst runterfliegen, du kannst irgendwelche versteckten Wege und so weiter dort finden. Auch wenn es ein Rail-Shooter ist, hattest du doch ein gewisses Maß an Freiheit gehabt und sehr, sehr viel Zeug, was du auch entdecken kannst. Ja, vor allem, weil es unterschiedliche Routen gab und du konntest dann auch schon damals irgendwie Abkürzung, glaube ich, nehmen durch die Routen. Konntest du machen, verschiedene Wege und viele nette kleine Details, auch wie diese grinsenden Meteoriten und so, die du abschießen konntest. Das schwarze Loch, was du dann geöffnet hast. Genau, so verschiedene Routen einschlagen. Ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, wie das war, aber man hatte schon, das hat einem auch gut so ein Gefühl von Freiheit oder ein bisschen Entdeckergeist suggeriert, auch wenn es eigentlich gar nicht so wirklich hatte. Auch die Bossgegner waren echt gigantisch groß, eigentlich im Verhältnis zu anderen Spielen und damals kannte man halt nur diese normalen Shooter, irgendwie Top-Down-Shooter oder so irgendwas und das war wirklich was ganz, ganz Neues. Ja. Diese Abwechslung hat mich auch sehr, sehr fasziniert eben dort am Schön. Nicht nur, dass du unterschiedliche Routen wählen konntest, so von wegen easy, mittel und hart, dass du auf unterschiedlichen Planeten und irgendwelchen anderen Zwischensachen im Weltraum getroffen bist, wie ein Asteroidengürtel, den du durchfliegen musst, oder eine Armada, wo eine große Raumschiffflotte dann dort gewesen ist, oder noch einfach auf dem Planeten fliegst du auf einmal über Wasser rüber, auf dem anderen Planeten ist eine Stadt, die dann halb zerstört ist. Mein Lieblingslevel, glaube ich, gegen Mitte hin, wenn du dann in eins der großen Raumschiffe reinfliegen musstest, so Star Wars-Style, und dann innen drin in den Gängen so herumfliegen musstest und Sachen kaputt machen. Das hatte immer so einen Adrenalinkick. Ist ja. da mit dazu gekommen. Da hat Star Fox eben sehr, sehr gut mitgearbeitet. Im Weltraum vor allem auch, dass du ich glaube, das kannst du nur im Weltraum machen, in die Ego-Perspektive schalten. Ne? Dass du dann nicht nur dein Raumschiff gesehen hast, sondern auch wirklich dann quasi so ein Cockpit, genau, ein Cockpit mit Fadenkreuz. Das hat ein bisschen so dieses Weltraum-Star Wars-Feeling verstärkt. So wie der Star Wars-Automat auch früher war mit dem Fadenkreuz, ja, genau. Vorher bei dem X-Wing. Hat auf jeden Fall sehr, sehr dran erinnert. Und insgesamt eben mit dem ganzen Paket technisch war es sehr beeindruckend. Das Level-Design war echt top. Die Charaktere waren echt lustig. Design, wie gesagt, Slippy ist einer meiner Favoriten von an und dazu mal. Also es wird einer meiner liebsten Charaktere auch auf ewig bleiben. Die Musik war super, super, super gut. Also auch viele Super Nintendo-Spiele haben echt, echt gute Musik, aber Star Fox hat auch wirklich mit dem treibenden Soundtrack mit reingemischt diese Lilith Speak, die da noch gewesen ist. Ja, bei anderen Spielen hättest du gesagt, das nervt mich total. Ich fand, das hat alles gut reingepasst dort. Du bist ja auch in dem fremden Universum gewesen, wo die eben auch mal ein bisschen anders sprechen. Ja, du warst es auch gar nicht gewohnt, dass die Leute da jetzt mit echter Sprachausgabe reden würden. Nee. Von daher war das einfach normal. Von Nintendo vor allem nicht. Nö, gar nicht. Nee. Aber da waren auch so geskriptete Sachen noch, die ich immer ganz geil fand. Wenn dann irgendwie, also deine Co-Piloten, die waren ja halt mit dabei, die anderen drei Charaktere, die dann rumgeflogen sind und was weiß ich, der eine ist dann irgendwie verfolgt worden, da musst du ihn irgendwie retten und sowas alles. Und das hatte irgendwie sowas richtig, so Missionen zum selber spielen, so Weltraummissionen. Ja, und auch das war so ein Adrenalin-Moment. Man hat sich richtig schlecht gefühlt, wenn man dem Kollegen jetzt nicht helfen konnte und er hat dann Energie verloren, weil ihn die anderen Raumschiffe irgendwie von hinten ins Heck geballert haben. Und ja, das nur bei cool. Slippy, da ist es auch noch heute so, dass ich mir immer wünscht, wenn der irgendwie mal abgeschossen wird. Slippy ist auch überproportional, hat sich eben selbst immer in Trubel dann reingebracht. Er hat es auch ein bisschen verdient. Lustig, dass alle mal von den ganzen Charakteren reden, aber eigentlich im Spiel selber, bis auf jetzt irgendwie, glaube ich, ein Vorspann, wie sie durch die Halle rennen oder so, sieht man die eigentlich gar nicht, ne? Auch nicht im Cockpit irgendwie sitzen. Na doch, du hast ja ihre Intercom-Mitteilungen, sagen, hilf mir aus und solche Sachen. Also du hast dann auch zwischen den Levels dann auch Dialoge kurz zwischen denen dann mal gehabt. Da ist schon für ein Spiel, wo du eigentlich die Charaktere nicht wirklich siehst, doch sehr, sehr viel Charakterisierung mit bei gewesen. Ist natürlich mit den späteren Spielen dann umso größer, umso umfangreicher geworden. Aber ich fand schon, dass ich da wirklich greifbare Figuren dann dort habe, selbst für so einen Flugshooter einfach. Star Fox, ein großer Erfolg gewesen, wurde natürlich dann direkt eine Fortsetzung in Auftrag gegeben von Nintendo, die aber nie rausgekommen ist. Mit einem Mehrspielermodus. Mit einem Mehrspielermodus. Und frei befliegbaren Arenen. Genau. Ja, ja. Also Star Fox 2, Star Fox 1 war ja eben Mitte 93 gewesen. Star Fox 2 wurde danach relativ gleich für Super Nintendo in Auftrag gegeben bei Argonaut Software und das Spiel selber hatte einiges anders gemacht als der erste Teil. Viele der On-Rail-Sequenzen wurden jetzt gegen frei fliegbare Areale ausgetauscht. Du hattest ein Element drin gehabt, dass du auf einer Welt- oder besser gesagt Weltraumkarte dort herumgeflogen bist und musstest so ein gewisses taktisches Element rausbringen, wo so kleine Encounter gewesen sind, die du anfliegen kannst, weil ansonsten wären die durchgeflogen, hätten deine Basis zerstört. Also dass du da mit Echtzeitstrategie ein bisschen vermischt mit Flugshooter. Es gab Sequenzen, wo du auf Planeten landest und dann mit so einem Mecha dann unterwegs bist. Aber, wie gesagt, die Krux daran ist, dieses Spiel ist nie offiziell rausgekommen. Ja, Nintendo hat das Spiel fertiggestellt zwar, aber als sie es fertiggestellt haben, war es so Mitte, Ende 1995. Ja, und Nintendo hatte ursprünglich geplant, relativ zeitnah das N64 zu veröffentlichen. Mhm. Und Miyamoto hat die Entscheidung gegeben, auch wenn das Spiel eigentlich fast komplett fertig ist, wir wollen einen klaren Bruch machen sozusagen zwischen der 3D-Grafik, die auf dem Super Nintendo möglich ist, und das, was das N64 dann zu leisten imstande ist. Und es ist dann letzten Endes im Giftschrank leider verschwunden, was sich letzten Endes, glaube ich, als sowieso egal rausgestellt, weil das N64 eh verschoben wurde. Die hätten eh noch knapp 1,5 Jahre gehabt, bis es rausgekommen ist. Im Endeffekt hat das bedeutet, für viele Jahre war Star Fox 2 nicht wirklich existent. Mhm. Bis es dann etliche Jahre später durch irgendwelche Kanäle ist jemand an eine Version gelandet und hat sich das Modul ins Internet runtergeladen. Und von dort aus wurden dann die Fanübersetzer dann aktiv und haben sich das Ding geschnappt und so quasi fertig programmiert und auf Englisch übersetzt, dass mittlerweile tatsächlich eine englisch spielbare Version von dem Spiel existiert. Hab mir auf YouTube mal ein paar Videos davon angeguckt und ich sehe diesem Spiel nicht an, dass es ein Spiel ist, das es eigentlich nicht geben soll. Es sieht eigentlich komplett fertig aus. Ich kann das auch nicht ganz, also ich verstehe natürlich das Argument, wenn Miyamoto das tatsächlich so gesagt hat mit der 3D-Grafik, dass sie da vielleicht auch gegen PlayStation und Saturn nicht irgendwie lachhaft wirken wollten, aber dann trotzdem so ein fertiges Spiel nicht mehr zu bringen, weil 95 kamen ja auch noch andere Spiele wie eben Yoshi's Island oder auch Donkey Kong Country 2. Und niemand hätte auch dann plötzlich erwartet, dass das Super Nintendo Star Fox 2 dann aussieht wie ein PlayStation 1-Spiel oder wie ein Saturn-Spiel. Und ich kann es tatsächlich bis heute auch nicht, auch im Lichte dieser Tatsache, dass das Spiel ja praktisch wirklich fertig war und spielbar ist, es ist einfach echt eine Schande, dass sie das damals einfach eingestampft haben. Du hast es doch selber vorhin gesagt, dass du deine ganzen Super NES-Module halt, als die PlayStation rauskam, auch gleich verscherbelt hast. Also ja, ich glaub, dass ja das stimmt schon, aber wenn sie jetzt wirklich überhaupt keine Spiele mehr gehabt hätten, aber sie haben ja andere große Spiele auch noch rausgebracht und es gab ja sicherlich auch noch Leute, die nicht bereit waren oder einfach keinen Bock auf 3D hatten, die keine PlayStation gekauft haben und die hätten sich ja mega gefreut, wenn sie nochmal so ein Spiel bekommen hätten wie Star Fox 2. Ich glaube, das war aber auch einfach, wenn man jetzt die Sachen sieht, die emuliert halt dann auch laufen oder die bei YouTube gezeigt worden sind, die laufen ja auch nicht auf der Original Hardware. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, dass auf dem Super NES schon echt Frame-Einbrüche und sowas waren. Und wenn die dann nochmal das, kannst du dir ja vorstellen, dass es nicht besser wird dadurch. Okay, vielleicht haben die ja Angst gehabt, wenn die das auf dem Super Nintendo reinbringen, schmilzt denn irgendjemand das Gerät dann durch. Vielleicht war das auch wirklich so. Wir sind hier vielleicht eine ganz heißen Sache auf der Spur. Das hat vielleicht die Super Nintendos einfach durchbrennen lassen. Geschmolzener Klumpen. Bei aller Spekulationen letzten Endes, dieses Spiel ist an sich fertiggestellt worden und wenn Nintendo sich irgendwann mal dazu aufruft, es gab ja letztes Jahr auf der Virtual Console sehr, sehr viele Veröffentlichungen, die du hierzulande nicht gesehen hast vorher in Europa, wo japanische Spiele teilweise komplett so rauskommen. Ich glaube, wenn Nintendo ein bisschen Geld investiert und zumindest dieses kleine Stück Zeitgeschichte so zusammenschraubt, dass es auch dann veröffentlicht werden kann, würden sehr, sehr viele Leute dankbar sein, inklusive mir, dass ich es mir endlich mal in Ruhe angucken und dann spielen kann. Stell dir vor, dass wir jetzt bei dem 3DS Teil zum Beispiel als freispielbares Gadget irgendwie gewesen. Mhm. Das wäre halt cool gewesen, so als Fanservice. Das wäre sehr, sehr gut gewesen. Den 3DS-Teil hast du angesprochen, dass natürlich nach Star Fox 2 wurde ein weiteres Spiel gemacht. Auf dem N64, Star Fox 64, haben wir uns, Fabian, auch im N64-Cast groß unterhalten. Über das Spiel selber müssen wir, glaube ich, nicht mehr viele Worte verlieren, aber das, seit dem N64-Cast ist mittlerweile das 3DS-Remake rausgekommen, was wir uns natürlich hier in der Runde auch schon mal angeguckt haben. Ich möchte da vielleicht nochmal sagen, dass ich jetzt mittlerweile, nachdem ich das 3DS-Spiel gezockt habe, auch ein bisschen das revidieren würde, was ich im N64-Podcast gesagt habe, was also ungefähr sinngemäß war, dass es nicht so gut war für mich wie das Super Nintendo-Spiel. Und da war dann natürlich doch auch ein bisschen nostalgische Verklärung mit dem Spiel. Das muss ich jetzt heute einfach sagen, weil es war schon einfach die konsequente Weiterentwicklung. Es war einfach eigentlich tatsächlich auch besser und es ist ein sehr, sehr cooles Science-Fiction-Action-Spiel. Trotzdem bleibe ich nach wie vor dabei, dass so die erste Wirkung, die es auf einen hatte damals, wenn man es zum ersten Mal eingelegt hat und angeschaltet hat, da hat es mich nicht so umgehauen wie einfach Anno 93, der erste Teil, weil halt einfach diese ganze 3D-Geschichte noch neuer war. Aber trotzdem ist es auf dem N64 eigentlich die konsequente und auch ein bisschen bessere Weiterführung von dem, was sie auf dem Super Nintendo gemacht haben. Ein bisschen was fast schon wie ein Remake eben da. Alles schöner, alles größer, alles besser mit Missionen in einem Panzer und so weiter. Elemente eingeführt wurden, die bei Star Fox 2 dann nicht mehr offiziell stattgefunden haben. Da gab es ja zum Beispiel diese Freiflug-Level, die es in Star Fox 2 gegeben hat, waren dort dann eben einige der Bossfights, wo du in diesen Free-Roam-Modus geschaltet bist, wo du dann drumherum fliegen konntest. Ja. Solche Elemente, die dazugekommen sind. Und ich habe es im N64-Cast gesagt, für mich war es echt eins der ganz, ganz großen N64-Spiele. Ich habe bis jetzt ein bisschen in das 3DS-Remake reinspielen können. Ich finde schon, verglichen jetzt mit dem anderen 3DS-Remake Ocarina of Time, was ein sehr, sehr gutes Spiel und ein sehr, sehr gutes Remake ist, finde ich es technisch doch einen Tacken beeindruckend, weil ich glaube, da haben sie richtig, richtig raufgezimmert. Also grafisch ist es echt noch einen Zacken besser und ich habe da ein Walkthrough zugeschrieben, also ich habe auch wirklich an alle Level irgendwie durchgezockt und das ist wirklich gut gealtert. So ist das Spielprinzip ist jetzt natürlich, kann man immer sagen, okay, wenn es jetzt frei alles zum Rumpfliegen wäre, wäre es vielleicht besser. Aber das macht eigentlich dieses Genre des Rail-Shooters oder wie man es auch immer irgendwie jetzt bezeichnen möchte, ist immer noch irgendwie cool. Und das bringt auch Spaß, ist auch irgendwie spannend. Und ja, also ich finde, das ist ein gutes Remake. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen grafisch auf jeden Fall besser als Ocarina of Time. Ja, die, ich glaube, was das eigentliche Grafikpotenzial gibt, solche Flugshooter sind immer, bieten sich mehr an, um grafisch mal richtig auf die Kacke zu hauen sozusagen. Ja. Und da haben sie auf jeden Fall nochmal ordentlich was draufgepackt. Was ich ein bisschen schade finde, es hätte sich eigentlich angeboten, es gab natürlich auf dem N64 auch Multiplayer-Level, die hier auch dann rübergepackt wurden. Ein Feature, glaube ich, ist es jetzt vom Teil, dass du den Multiplayer spielen kannst, aber leider eben nur lokal und dort auch dann Fotos von deinen Gegnern machst, während sie abgeschossen werden. Kein Online-Modus. Einen Online-Modus hätte ich echt cool gefunden, weil in der aktuellen Zeit vor allem 4 3DS mit 4 Spielen zusammenzukriegen, wo die Batterie mal nicht zwischendurch leer ist, wird ein bisschen schwierig werden. Deshalb hätte ich einen Online-Modus da sehr, sehr begrüßt. Ich glaube, Miyamoto hat da letzten Endes auch gesagt, wollen wir nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob das dann immer so gut funktioniert, aber es ist komisch, dass bei den ganzen 3DS-Spielen irgendwie öfter mal der Vierspieler- oder Online-Modus irgendwie gar nicht stattfindet und eigentlich nur sehr auf dieses Local-Play gesetzt wird oder Download-Play. Immerhin, du musst jetzt nicht mehr den Vierer-Split machen wie auf dem N64. Ne? Und stell dir vor, du musst den Vierer-Split auf einem 3DS machen, alle drei müssen sich dann, alle vier Leute dann drumherum und einem 3DS dort hinschauen. Aber ein sehr, sehr gelungenes Remake, wo ich hätte vielleicht ein bisschen gehofft, dass sie statt einem Remake vielleicht einen neuen Star Fox-Titel in der Richtung machen, aber ich bin trotzdem zufrieden, dass Star Fox wenigstens da nochmal ein gutes Spiel dann bekommen hat. Miyamoto hat übrigens da noch gesagt, habe ich zuerst in dem Interview gelesen, das ist es jetzt Make or Break for Star Fox. Wenn sich das Ding nicht verkauft, war das Ende des Franchises. Dann hätte er wahrscheinlich den Schrein abgerissen danach auch und dem Hund das Halstuch geklaut. Trägt es selber, ich bin der Chef hier. So this is Krasoa Palace. Okay, Tricky, let's find out where we can release the spirit. Tricky? Tricky! Sorry. I forgot to tell you. I cannot warp dinosaurs. That's a shame. I can still hear you, Fox. Wir kommen zu einem Spiel. Nach Star Fox 64 hat es etliche Jahre gedauert, bis Star Fox dann fortgesetzt wurde. Da, glaube ich, werden die Meinungen auch ein bisschen auseinandergehen gleich. Ursprünglich gedacht als N64-Spiel entwickelt von Rare namens Dinosaur Planet. Ach so, das, okay. Ja. Oder das war was anderes. Nee, ich dachte eben an Assault, aber klar, kommt ja noch Star Fox Adventure zwischen. Aber du hast, ich sehe schon, wir sind dann auf einer Wellenlänge, du hast es schon blockiert, ein bisschen. Ja, auch dieser angewiderte Gesichtsausdruck, ich habe es gerade schon gesehen. Nein, ich fand das... Ich habe schon gespürt. Ich hatte da total Bock drauf, wirklich. Und ich würde auch sagen, das ist eines der am besten aussehendsten Gamecube-Spiele, okay, die es immer noch... Sag doch mal, bevor ich dann 10 Minuten später den Titel nehme, welches... Star Fox Adventures von Rare... Genau, Star Fox Adventures von Rare, 2002 rausgekommen auf dem GameCube und wie du gesagt hast, eins der bestaussehendsten Spiele auf dem GameCube. Das echt, also das hat Rare wirklich raus, die Spiele sehen, also allein von den Texturen her, das ist einfach ein absoluter Kracher. Eigentlich so ein Spiel im Stil von Zelda, will man mal sagen. Zwischendurch hat man aber immer noch so kleine Raumfluglevel, die wirklich sehr, sehr kurz sind, von Planet zu Planet, die man spielen kann, die dann halt wieder im klassischen Stil sind. Für die meisten Fans zu kurz. Plus, dass es irgendwie ein bisschen aufgeweichtes Zelda-Prinzip war und eigentlich nicht wirklich so eine, weiß nicht, das war nicht anspruchsvoll genug oder es war nicht... Die Welt war zwar schön, aber man hat das Gefühl, man kann gar nicht viel machen. Also gerade im Vergleich dann zu sowas wie Ocarina of Time oder so, war es dann ein bisschen abgespeckt. Auch das Kampfsystem war ein bisschen runtergebrochen, ein bisschen simplifiziert und Quicktime-Events, die mich am Ende echt zur Weißglut gebracht haben. Die waren auch sehr besonders, ja, bevor Fabian und dann uns gleich allen verbal eine klatscht, kann ich dir in einigen Sachen da auch dort nur beipflichten. Ich habe mich insbesondere sehr, sehr auf diesen Titel gefreut, weil es in die Zeit dort reinfühlt, weil ich von Wind Waker, wenn man sich an den Zelda-Cast dann zurückerinnert, ich war zu gewissen Teilen von dem Spiel enttäuscht und habe dementsprechend, als es dann hieß, ey, ein neues Star Fox kommt und es ist von Rare und es wird wie Zelda sein, war ich so bling, bling, bling, bling. Ich dachte, geil. Es wird das beste Spiel aller Zeiten. Ganz kurz nochmal das erwähnen, wo du gerade Wind Waker sagst, weil alle immer meckern, dass wir alle auf Wind Waker rumhauen. Nein, also ich finde das Spiel super. Wind Waker ist mein Lieblings-Zelda. Wind Waker ist mein persönliches Lieblings-Zelda und ich habe das auch im Podcast so gesagt. Das hast du ja auch gesagt. Es wird ja nur bei mir rumgehatet, weil ich gesagt habe, ich mag die Schiffsfahrten nicht. Ja, genau, richtig so. Alle auf Gregor. Ja, aber das kann man auch nachvollziehen. Ich finde das Spiel auch super, aber das Triforce-Suchen am Ende, da haben sie schon ein bisschen was in den Sand gesetzt. Einfach. Da fährt man zu lange rum. Auf jeden Fall nur Gregor böse, Gregor mag Wind Waker nicht so, wie es sein sollte. Habe ich mich gefreut, dass Rare sich einmal versuchen kann, eben an dem Konzept. Und es sah ja schon super aus von den ersten Screenshots. Ich glaube, damals auch zu der Zeit hast du auch eben jetzt keine High-Res-Videos im Internet, aber schon erstes Bewegtbild, was du vorab sehen konntest. Und hat mich einfach nur geflasht, hat gedacht, das wird vielleicht das beste Spiel ever. Und mit der Erwartungshaltung, wenn man mit der leider an dieses Spiel dann herangeht, dann ist es nicht ganz so zuträglich mit dem Spiel, was da letzten Endes rausgekommen ist. Ja, es hat ja auch durchaus ein paar schwache Stellen gehabt. Also gerade das, was man eigentlich als Kernkompetenz jetzt bei Star Fox gesehen hätte, die Fluglevels, die waren nicht besonders gut. Die waren nicht gut. Die waren mehr so tagged on irgendwie, so von wegen, ja, das ist auch noch drin, weil es ist ja auch Star Fox und der muss auch ein bisschen fliegen. Das war aber einfach nicht gut. Aber ich fand das Ganze auf den Planeten, es sah wirklich wunderschön aus, also wie sie Fell simulieren konnten zum Beispiel in dem Spiel. Das fand ich konkurrenzlos gut. Es sieht heute sogar fast 10 Jahre später immer noch hübsch aus. Ja. Und ich fand auch sonst die Stimmung ganz cool, das Spielgefühl ganz gut. Was ich auch, damit es jetzt hier nicht zu Fanboy-mäßig wird, sagen muss, es war teilweise so ein bisschen cheesy, was die Vertonung der Charaktere anging und auch generell ein paar der Charaktere, die da aufgetaucht sind. Ja, Crystal geht noch, aber es gab ja noch diese ganze Dinosaurier-Posse. Ja. Weil das Spiel ja eigentlich... War da nicht was mit Mammut auch oder so ein Kram? Ja. Später, aber hier dein Sidekick, mit dem du dann herumläufst, hauptsächlich auf dem Planeten. Prinz Tricky. Ja gut, das ist auch wieder Nintendo-mäßig. Das war der Triceratops. Ja, dieser Mini-Triceratops, so. Ja. Nein, ich hab's vergessen schon wieder. Oh Gott, was hast du getan? Nein. I should have guessed there was something odd about you. The Warp Stone said I should find you. I haven't spoken since something terrible happened. Something that I am ashamed to admit. I too attempted to save our planet, but I failed. Ja, das hat vielleicht alles nicht so zusammengepasst, weil es eigentlich ursprünglich mal ein anderes Spiel sein sollte und Miyamoto dann aber irgendwie gesehen hat, ey, wir können da auch Star Fox reinpacken. Es spielt ja schließlich auf einem Planeten, da können wir auch was mit Star Fox dann machen. Klar, da hat irgendwie nicht alles wirklich so ganz harmonisch zueinander gepasst, aber trotzdem, es war ein schönes Spiel, es hat mir auch Spaß gemacht. Es war relativ sammellastig, was Rare ja irgendwie zu der Zeit gerne gemacht hat. Ich habe vorhin auch nochmal in der Vorbereitung auf den Podcast gelesen, dass wohl auch Traveler's Tales an der Entwicklung beteiligt waren. Die Lego-Typen? Ja, genau. Und da sagst du jetzt auch schon den ganz wichtigen Punkt, die ja seit 10 Jahren oder so jetzt nur noch ein Lego-Spiel nach dem anderen machen, die natürlich auch davon leben und auch dafür geliebt werden, dass man halt alles einsammeln kann und alles Mögliche zerlegen und finden, was mich jetzt mittlerweile auch sehr anödet und ich kann den Spielen nicht mehr so viel abgewinnen. Aber da ist einfach damals schon einfach auch die Färbung, die beiden Entwickler, die beteiligt waren, dem Spiel gegeben haben, ist halt sehr stark einfach durchgekommen. Ich kann speziell, was die Grafik und das, die allgemeine Atmosphäre angeht, kann ich beipflichten. Ich habe es in der Hinsicht gut gefunden, aber dadurch, dass ich eben mir so ein richtig schönes Zelda- oder Zelda-mäßiges Spiel davon erwartet habe und letzten Endes die Rätsel sich oft bewegt haben aus, sammel mir 25 davon ein und wenn du das gesammelt hast, dann sammel mir nochmal 35 davon im anderen Level ein, plus eher simplere Sachen dann, die rätselmäßig zusammengekommen sind, schiebt da mal ein Ding hin oder da passiert irgendwas, die waren also alle relativ simpel. Der Kampf mit den Gegnern war ein bisschen schwammig, hatte ich immer das Gefühl, dass ich nie mit dem komischen Kampfstab irgendwie dabei, mit dem man auch springen konnte nachher, ja. Und sowas alles, aber das war echt Nahkampf. Also ich hätte mir bei Star Fox dann eher auch eine Laserwaffe gewünscht oder so irgendwas, wo man zum Beispiel, Star Fox benutzt ja nie wirklich Laserwaffen mit der eigenen Hand. Ja, er schießt ja nur, wenn er dann im Raumschiff drin ist. Aber anscheinend ist es wohl böse, ihm eine Laserwaffe, eine große zu geben. Noch. Also eine Standard-Laserwaffe, meine ich. Ja, das kommt später mit dem, da ist aber eher so ein Stab, oder nicht? Nee. Dem er schießt. Er hat aber schon in der N64-Version, gibt es doch Bodenmissionen auch. Multiplayer, oder? Ja, im Multiplayer, wo man halt rumballert. Auch. Aber nur im Multiplayer, ne? Die konnte man freispielen, das waren die letzten. Ja, genau, Missionen. Genau. Aber du musst dann wirklich fast 100% des Spieles haben, damit du diese Lauf-Multiplayer-Version-Variante dort freispielst. Ja. Ich fand immer, die Welt bei Star Fox 64 hat sich immer ein bisschen beengt angefühlt, merkwürdigerweise. Ne? Es hat sich immer angefühlt wie, was es ja letzten Endes auch war, in sich abgeschlossene Räume, die an den einen da dran geführt haben, aber nie dieses expansive Gefühl, als wenn ich mich mal auf Hyrule Field oder sowas bei Ocarina of Time bewege. Es hat sich so zusammengedrängt gefühlt, leider. Also es war so episch, war das dann auch nicht, aber da ist es natürlich auch ein undankbarer Vergleich, wenn du wirklich mit dieser Ocarina of Time Erwartungshaltung da angegangen bist. Ich weiß. Ich habe mir selbst mein eigenes Grab dort geschaufelt und ich glaube, das sehen dann viele ähnlich dann in der Richtung wie ich, weil einfach so viele Erwartungen in diesen Titel reingesetzt haben und letzten Endes immer noch ein passables, nettes 3D-Action-Adventure dabei rausgekommen ist. Wird es trotzdem natürlich heutzutage sehr doch bös besprochen oder abgekanzelt. Grafisch also so komisch nur, dass, nicht, klar. Komisch nur, dass das Spiel irgendwie so, ich probiere mich gerade krampfhaft daran zu erinnern, aber bis auf an diesen komischen Oberdinosaurier-Bösewicht kann ich mich an keinen einzigen Endgegner gerade erinnern. Ja, das stimmt, es geht mir jetzt gerade ähnlich, aber ich finde nicht, dass das Spiel jetzt irgendwie einen schlechten Ruf hat. Natürlich fällt es stilistisch ein bisschen einfach raus aus den übrigen Star Fox-Spielen. Es gibt aber sicherlich, wo wir jetzt in der Folge vielleicht auch noch drauf kommen, Spiele, die ich persönlich jetzt deutlich schlechter noch fand oder auch die so ein bisschen zum Abgang der Serie beigetragen haben, ja, zum Beispiel Star Fox Command. Okay, Command, ja, aber das nächste wäre Assault in der Reihe und das fand ich jetzt wieder ein bisschen interessanter, finde ich, als Star Fox Adventures. Wollen wir Star Fox Adventures jetzt abschließen? Lass uns Star Fox Adventures abschließen. Tatsächlich ist es auch so, ich muss mich dann leider jetzt schon mal verabschieden, weil ich mit Trant noch was ganz Wichtiges machen muss und ich hier schon ganz viele E-Mails habe und alle Leute mir auf die Nerven gehen. Knutsch, knutsch. Und ich glaube, danach das Thema, was nach Star Fox kommt, das wird dann eh der Mark-Monolog des heutigen Tages werden. Ich komme da, glaube ich, in Teufels Küche. Ich bin gar nicht so ein Fanboy davon. Doch, bist du. Also ich kann da eh nichts mehr zu beitragen. Von daher sage ich schon mal Tschüss und euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Fabian. Sehr gerne. Wow, I almost feel like going for a swim. You swim in the ocean, too? Don't make fun of me, bird brain! Ah, to be young again! So, Fabian hat sich mittlerweile aus dem Staub gemacht und mich kuschelig-muschelig hier mit Marc alleine gelassen, dass wir endlich auch mal ein bisschen lästern können. Der Marc, echt Star Fox Adventures, kann ja nicht sein. Ja, doch, ich fand aber das Spiel wirklich auch gut. Also das war das Spiel. Ich fand's okay. Das ist diese Herangehensweise, dass man denkt, so, das ist der super Hype-Titel und dann kriegst du halt ein gutes Spiel, aber dann ist es für dich nur noch durchschnittlich, weil du halt einfach so hohe Erwartungen hattest und das natürlich gegen die Nintendo-eigenen Sachen auch nicht gegen anstinken kann. So, es war schon gut. Und wie gesagt, Rare immer für gute Grafik bekannt. Schon seit jeher auch Banjo-Kazooie und den ganzen Krempel. Das ist halt immer gute Grafik, aber Spielprinzip meistens nicht ganz so sauber programmiert. Es ist schon sehr schade eben. Also ich glaube, man sieht den Titel eben auch an, dass da wohl einiges hinter den Kulissen abgegangen ist. Ne? Also Rare hatte ja nie vor, von Grund auf das Spiel eben daraus ein Star-Fox-Spiel zu machen. Und wenn man sich die ersten Videos noch ansieht, Dinosaur Planet war genau, hier ist es auch nochmal verlinkt, das Dinosaur Planet-Video, wo man eben Crystal als Hauptcharakter sieht, die auf den Dinos dann dort reitet, die jetzt eben natürlich zum erweiterten Star Fox-Universum dann gehört, aber die dann die Hauptakteurin sein sollte, plus ein anderer Charakter, der dann durch Star Fox ersetzt wurde mit leicht anderer Geschichte. Da ist wohl von Nintendo so viel draufgepfropft worden, die es, glaube ich, gewohnt waren, bei Star Fox designtechnisch selber das Heft in die Hand zu haben. Mhm. Ne? Argonaut waren ja im positiven Sinne so Programmiersklaven. Ne? Also die haben das gemacht, wo sie gut konnten, da richtig was rauszukitzeln aus der Hardware, was geht. Aber inhaltlich hat sich Nintendo immer quasi darum bemüht, da den Stempel drauf zu drücken. Und Rare ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Ne? Rare haben, wenn dann, selber was draus gemacht. Donkey Kong Country hat natürlich auch mit Nintendo-Einfluss stattgefunden, aber da sieht man wesentlich mehr die Rare-Handschrift, als du jetzt die Argonaut-Handschrift in einem Star Fox siehst. Mhm. Ja, stell dir mal vor, da kommt Nintendo und sagt, wir machen jetzt Star Fox, wo wir es wollen, wir nehmen euer Spiel weg und machen jetzt Star Fox draus und basteln irgendwas dort zusammen. Dass da am Ende irgendwas rauskommt, was nicht 100% an jeder Ecke und Ende funktioniert, ist fast schon nicht mehr verwunderlich. Das ist komisch, mir fällt gerade ein, wo wir auch über Rare reden, wie das eigentlich mit den Lizenzen war, weil sowas wie Donkey Kong und so ist ja dabei geblieben halt bei Nintendo, aber so andere Rare-Titel dann auf einmal gar nicht. Nee, du hast ja gesehen, also Star Fox Adventures war ja auch der letzte Titel von Rare, der auf einer Nintendo-Konsole erschienen ist. Und Rare hat quasi ihre mitentwickelten Titel, sowas wie ein Cameo, hätte ja auch auf dem N64 ursprünglich erscheinen sollen, und später GameCube, ist auch auf der Xbox 360 dann gelandet. Alte Franchises wie Perfect Dark, Conker, wie jetzt, ich glaube, das kannst du als Xbox 1-Titel dann erstehen, Grab It by the Ghoulies. Achso, Banjo-Kazooie ja auch, stimmt. Banjo-Kazooie auch als HD-Remakes, ja. Und Banjo-Kazooie 3 oder Banjo-Kazooie, wie ist es nochmal, Nuts and Bowls. Mit den vielen Basteleien jetzt dort gelandet. Also alles, was nicht Nintendo ist, gehört Trademark Rare und haben sie mit zu Microsoft eben mitgenommen, auch wenn sie heutzutage bis auf Remakes und wieder aufgelegte Sachen nicht mehr wirklich viel draus machen. Aber das Rare von heute hat auch wenig mit dem Rare von damals zu tun. Die Stamper Brothers und alle sind ja auch nicht mehr wirklich dabei. Ja, die haben die leere Hülle halt damals gekauft, Microsoft, und dafür ordentlich Millionen ausgegeben. $500 Millionen ungefähr. Mann, Nintendo, ihr seid so klug. Ihr seid so klug. K-L-U-K. Da haben sie sich echt subventioniert mit. Also Star Fox Adventures ging ein bisschen eben neben dem, was sich viele Leute vorgestellt haben, was ein Star Fox-Spiel ausmacht. Deshalb wollte Nintendo eine leichte Rückkehr wieder zu dem alten Konzept dort machen. Und ich fand es schon sehr lustig, dass du vorhin Starblade erwähnt hast, weil Starblade oder Starblade Alpha waren, wie gesagt, diese Automaten Flugshooter, eben On-Rails-Flugshooter von Namco gewesen. Die haben sich tatsächlich Namco eben als Programmierer für den nächsten Teil dazu geholt. Star Fox Assault für den GameCube 2004 rausgekommen. Und dass da die Vorlage quasi von dem Star Fox mit der neuen Variante mit Star Fox zusammenkommt, fand ich schon sehr, sehr lustig. Entwickelt bei Namco, natürlich mit Design von Nintendo mit dabei, von dem Team, das Ace Combat 2 damals gemacht hat auf der PlayStation 1. Kannst du sehen, dass das wirklich Leute sind, die Ahnung haben von Flugspielen. Und wenn du Star Fox Assault einlegst, also ich habe mich auch dann sehr darauf gefreut, dass es dann wieder in die klassische Richtung ging, dann öffnet sich dir erstmal wieder ein super klassischer Weltraumlevel im Star Fox-Stil, aber alles in guter damaliger GameCube-HD-Grafik. Und ich finde, es sieht ein Spiel, also speziell die Fluglevel am Anfang sehen heute auch noch sehr beeindruckend aus. Hochpolygonale Figuren, sehr, sehr viel Partikel, die dort herumfliegen. Du hast immer noch die Freiheit, wo du machen kannst, coole Explosionen. Und ich fand so, auch wenn ich die Super Nintendo 16-Bit-Musik sehr, sehr super finde von Star Fox, der orchestrale Soundtrack, den Star Fox Assault hat, ne, der von der Tokyota Philharmonie aufgenommen wurde, gibt dem Ganzen einfach nochmal so ein bisschen mehr Star Wars-Wumms. Ja, richtiges Weltraum-Epos dann auch so dadurch irgendwie geworden. Also allein vom Sound jetzt hier. Die ersten Momente sind leider auch eben die beeindruckendsten an Star Wars Assault, weil es fängt richtig mit so einem coolen Wumms an, so einem Weltraumlevel, wo du riesige Schiffe dann kaputt machst, die analog sind zu eben den Sternzerstörern aus Star Wars. Und später hast du so eine Sequenz, die auf einem Planeten dann gleich runtergeht vom ersten Level, und dort haust du einen Gegner weg, der sich als großes so Riesenmotte herausstellt oder sowas, die du wegballerst. Alles so coole, interessante Designs, nur du merkst, oh, das ist nicht im Grunde das Spiel, wie es ablaufen wird, sondern es ist ein Teil des Spiels. Mhm. Denn ungefähr so 50%+ bestreitest du nicht im A-Wing, nicht im Flieger, sondern bestreitest du zu Fuß mit Fox McCloud. Das bedeutet aussteigen aus dem A-Wing und dann läufst du zu Fuß herum mit einer recht gewöhnungsbedürftigen Steuerung, so eine Art Third-Person-Shooter. Ja. Und ich fand immer sobald du ausgestiegen bist aus dem Flugzeug, aus dem A-Wing, hat das Spiel doch recht an Wirkung und Spaß verloren. Mhm. Also ich mochte zwar die An-Land-Level bei Star Fox 64 ganz gerne, da war es eben auch On-Rail-Shooter, aber nur, dass du eben mal ein U-Boot hattest oder ein Panzer. Hier war es aber so eine frei begehbare Welt mit Gegnern, die dich anhauen, und irgendwie hat es sich nicht so gut angefühlt. Du musstest ja auch in Gebäude rein und da irgendwelche Sachen suchen. Du hattest dann halt so eine Map, wo alles Mögliche markiert war, und Gott, man mag mich jetzt schlagen, weil ich bin auch der Meinung, man konnte halt in den A-Wing immer wieder einsteigen, dann um das Level rumfliegen oder überhalb des Levels rumfliegen, dann in der Luft halt Gegner wegschießen, dann wieder landen, dann wieder auf dem Boden was machen, und das war eigentlich schon, es wirkte recht abwechslungsreich, aber irgendwie war das nicht so ganz so perfekt programmiert, hatte ich das Gefühl. Es hat es ein bisschen zerfasert eben. Also ich finde, zwischendurch hast du auch Level, wo du zwischendurch mal ein bisschen mehr fliegen musstest, also nicht nur innerhalb der Oberfläche. Ich glaube, was in Richtung Abwechslung geht, haben die schon mal eine gute Idee gehabt. Aber ich hätte echt gern mehr eigentlich von diesem klassischen, da bin ich auch gern Traditionalist, ja, da hätte ich echt wirklich gern mehr von diesem klassischen Flugshooter-Zeug dann gesehen, was bei Star Fox beim ersten funktionierte, was bei Star Fox 64 sehr, sehr gut funktioniert. Die waren eben ein in sich rundes Erlebnis, wo ich jetzt nicht unbedingt Lauflevel gebraucht hätte oder ein bisschen der, du hast Sonic vorhin erwähnt, Sonic and the Shitty Friends, ne, hat ein bisschen eben was sowieso von dem Sonic Unleashed gehabt. Gib mir doch mal ein bisschen mehr von den coolen 2D-Leveln und nicht so viel Gekloppe mit dem Wehr-Igel. Ja, das ist komisch. Irgendwie, ich glaube, das war auch so eine Zeit, wo man mit einem Spielprinzip nichts mehr werden konnte. Ich glaube, hätte man den Leuten nochmal dann einen Rail-Shooter vor den Latz gekloppt und hätte gesagt, so hier, das ist das neue Star Fox, sieht besser aus, aber es ist genau dieselbe Spielmechanik. Ich weiß nicht, ob die Leute es dann angenommen hätten. Jetzt im Nachhinein kann man immer sagen, klar, wäre schön, wenn man Genre auch mal in sich so belässt, aber im Grunde genommen fing das an mit Open-World-Games und allem möglichen Kram. Man hat eigentlich von den Spielen mehr erwartet, als sie sein wollten, und jeder musste diesem Trend auch ein bisschen nachgeben, sonst wäre das Spiel wahrscheinlich gar nicht verkauft worden. Also heutzutage gibt es jetzt auch Nischentitel, die sich dann trotzdem durchsetzen. Aber ich glaube, Star Fox war dann auch so ein Experiment für Nintendo, um zu gucken, okay, was können wir aus dem Spiel noch rausholen? Ja, ich hätte ein bisschen mehr erwartet, eben, dass es mehr in die Richtung für die klassischen Fans dort hängt, aber ich glaube, du hast durchaus recht, dass speziell zu der Zeit Open World eben ein sehr, sehr riesengroßes Thema war, und wie du das umsetzt, ob du eine alte Serie daraufhin umbaust oder neue Serien entwickelst, die sich hier mit Open World Elementen und abwechslungsreichem Gameplay dann dort auszeichnen, hast ja auch bei dem GTA-Fest auch mit dem Auto rum und steigst aus und hast zu Fuß Missionen. Ja. Na, und ein Weltraum-GTA gab es bisher noch nicht, auch wenn es nicht ganz exakt damit vergleichbar ist. Es ist durchaus verständlich. Im Nachhinein vermisse ich eben das, was hätte sein können. Und speziell, wenn du eben die Leute von Namco, das Ace Combat Team da dran hast, die wirklich Ahnung davon haben, wie man Fluglevel bauen kann und wie man so ein gutes Shooter-Erlebnis dann nochmal nachstellen kann, ist es letzten Endes nicht ganz das geworden, was es gewesen ist. Ich glaube, ich hätte darauf Bock, mal davon einen HD-Remake in der Form zu sehen, weil auch schon wirklich die Fluglevel sind schon sehr imposant. Das Lustige war, dass ich wirklich auch jetzt, als der 3DS-Teil rauskam, hatte ich total Bock. Also die anderen Spiele habe ich alle schon gesammelt. Hast du auch gespielt, kurz bevor der 3DS da gekommen ist? Merkwürdig, ne? Und das Coole ist, ich wollte Assault immer haben, aber da ich nur japanische Spiele sammle, das Spiel ist echt verdammt teuer immer, wenn man das irgendwie erwischt, wenn man es überhaupt kriegt. Und also ich hätte da wirklich Bock drauf, habe mir auf YouTube dann auch ein paar Videos angeguckt und so, und das ist immer noch echt eindrucksvoll. Gerade die Grafik sieht immer noch super aus. Aber weil wir das Thema, weil du Namco jetzt auch nochmal erwähnt hast, das ist echt lustig. Wir hatten jetzt schon Retro Studios, wir hatten Rare und wir hatten Namco, und man muss echt sagen, dass Nintendo immer ein ziemlich großes Risiko eingeht, dass sie andere Leute an ihre eingewachsenen Lizenzen sozusagen ranlassen oder vielleicht sich davon inspirieren, um die Lizenz dann ein bisschen weiterzubringen. Gut, ja, Nintendo macht das in letzter Zeit immer mehr, was ich auch sehr, sehr begrüße, dass die eben, es sind einige der wenigen japanischen Entwickler, die eben sich wirklich auch trauen, für ihre Key-Franchises, für die Hauptserien wie in Donkey Kong, wie das hier, ich glaube, mit Ausnahme von Mario, es gibt kein Mario, was jetzt im Westen mitentwickelt wurde, mit Ausnahme davon haben sich aber fast jede große Serie mal einen Ableger und einen Teil mal ein anderes Team gegeben, was dem Ganzen nochmal eine frische Perspektive gibt. Ja. Und was anderes mal. Bei Star Fox würde ich dem vielleicht nicht ganz so beipflichten, weil Star Fox hat quasi schon angefangen als Protoserie dieses Beispiels. Mhm. Es wurde von Argonaut Software eben mitentwickelt. Ne? Es basiert auf einem Konzept mit Star Glider, was auf Computern eher vorherrschend gewesen ist, was eigentlich eben nicht die Domäne von der Konsole ist. Und du hattest eben, du hattest Argonaut, du hattest später Q Software oder Q Entertainment, wie die heißen die, Q Games, Firma von Dylan Cuthbert, der bei Argonaut Software mitentwickelt hat damals. Du hattest Rare dran mit Star Fox Event, du hattest Namco, die dann weiterarbeiten. Also kaum, ich glaube, kein einziger Teil wurde nur bei Nintendo entwickelt von Star Fox. Und das ist so die Proto-Serie, dass du eben Metroid hast, was an Retro abgegeben wird, Donkey Kong Country Returns, was später an Retro abgegeben wurde. Die machen jetzt ja, einige Level haben die gemacht für Mario Kart 7. Retro. Ich habe mich nämlich gewundert, was sie die ganze Zeit eigentlich machen. Aber wo wir gerade noch davon zu sprechen kamen, das Remake von, oder Remake, wie man es auch mal sagen will, der 3DS-Teil von Zelda ist ja auch nicht von Nintendo selber. Und die haben fast gar keine von den großen. Das ist von Exceed, ist der, ne? Nee, nein, der 3DS ist von Grezzo oder Grezzo. Grezzo, achso, wer hat denn irgendwas für Exceed oder was hat Exceed? Nee, Exceed ist ja nur ein Publisher in den USA. Also Exceed, X-S-E-E-D, ist ein US-Publisher für Japano Games, der sich aber auf Nischentitel aus dem Rollenspielbereich versteift. Oh, warte mal, Exceed Solatorobo ist von Exceed rausgebracht worden in den USA. Solatorobo ist ein Rollenspiel für den DS, für die Leute, die es nicht kennen, mit anthropomorphen Figuren, quasi eine Art inoffizielle Fortsetzung zu Tale Concerto, einem Mega Man-Ableger auf der PS1, wo du mit großen Mechas herumläufst und das ist ein Rollenspiel, was hier gepublished wurde von Nintendo in Europa, in den USA aber von Exceed aufgenommen wurde. Interne Titel, Titel, die intern entwickelt wurden, Grezzo oder Grezzo, ist eine kleine Firma, entstanden ist aus Ex-Nintendo-Mitarbeitern. Mhm. Ich habe die genauen Namen jetzt nicht im Kopf, aber es gibt ein schönes Iwata Asks über die Entwicklung von Legend of Zelda Ocarina of Time auf dem 3DS. Da wurde mit den Grezzo-Leuten auch nochmal gesprochen. Dann habe ich die Namen einfach vertauscht. Genau. Also Exceed hatte bei Solatorobo nochmal ein bisschen was gemacht, aber auch da aus der Hand gegeben. Miyamoto hat natürlich nochmal drüber geschaut und alles, aber die haben den Auftrag bekommen, hauptverantwortlich aus Ocarina of Time 3DS die Version zu machen, die wir da gerade sehen, die auch im Geiste von Ocarina of Time dann dort ist und nicht zu viel Veränderungen macht, aber immer noch genug Veränderungen, um attraktiv zu bleiben für neue Leute. Also Nintendo ist da sehr offen, Sachen abzugeben. Nach Star Fox Assault auf dem GameCube, das wieder ein bisschen besser angenommen wurde in der Fangemeinschaft als jetzt Star Fox Adventures, weil es eben wieder ein bisschen traditioneller ging, ist nur ein weiterer Teil erschienen. 2006 war das auf dem Nintendo DS Star Fox Commands, was mich damals auch leicht enttäuscht hat, muss ich sagen. Also hast du Star Fox Command damals gespielt? Ich krieg das gerade nicht hin. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Strategiespiel, aber... Ist es, ne? Dann doch, ja. Das habe ich irgendwie, glaube ich, auch nur mal kurz angetestet, aber auch weggelassen, weil genau dieses bei mir auch eingesetzt hat. Oh, das ist nicht das, was ich eigentlich von Star Fox will, das ist was anderes. Ist ein bisschen strange. Also du siehst es gerade, Star Fox auf einem Handheld funktioniert jetzt mit Star Fox 64 3DS oder Star Fox 64 3D. Es funktioniert sogar gut. Und es hätte nichts dagegen gesprochen, dass du auf dem DS, dann hast du einen normalen Flugshooter, du kannst unten vielleicht dann deine Smartbombs auslösen mit dem Touchscreen oder hast immer eine Map, wo du dort irgendetwas machen kannst. Aber 2006, da ist der 3DS zwar schon ein bisschen da gewesen, aber immer noch in der recht früheren Ära, dass man, glaube ich, da immer noch das Gefühl hatte, wir müssen ein bisschen was an den Konzepten fallen und wir müssen den Touchscreen quasi wertiger machen. Ne? Also quasi, wir müssen irgendwas mit dem Touchscreen machen, weil sonst brauchen wir es ja nicht auf dem 3DS. Ja, können wir es auch gleich sein lassen. Ja. Und Star Fox Command greift viele Konzepte auf, wo wir vorhin über Star Fox 2 geredet haben. Da gab es ja auch ein gewisses Strategieelement drin, ne, dass du auf einer Map bist und sozusagen dort Stationen verteidigst und kleine Encounter hast. Im Endeffekt wurde dieses Konzept weitergeführt, ist sogar von dem gleichen Chefprogrammierer wie Star Fox 2, der Dylan Cuthbert, den ich vorhin erwähnt habe, eben einer der sehr, sehr jungen Programmierer damals von Argonaut gewesen, hat sich dann vor etlichen Jahren abgespalten und hat Q-Games, die Firma entwickelt, die direkt aus Japan dort nahe bei Nintendo arbeitet. Und ich glaube sogar, der Dylan Cuthbert ist mit der Tochter von irgendeinem hochrangigen Nintendo-Mitarbeiter verheiratet, also alles all in the family, ist also einer von denen, ne? Also nicht so weit dann weggegeben, aber der hat dann, nachdem er viele Elemente, die in Star Fox 2 gemacht wurden und nicht dann offiziell rausgekommen sind, sind die für Star Fox Command weiterverwurstet worden, wie eben diese Weltkarte, wo man dann, oder die Raumkarte, wo man herum ist, wo man Encounter dann machen kann, man muss eine Station beschützen und so weiter und zwischendurch kommen eben immer diese Strategieelemente, wo du Wege zeichnen musst auf dem Touchscreen. Auf dem Touchscreen mit dem Stylus sozusagen, dass du siehst, okay, du bringst deine Truppen jetzt dort und hat ein bisschen was eben Echtzeitstrategie oder ja, auch mit rundenbasierten Elementen, aber so eben Strategieelemente drin gehabt, die eben nicht so viel mit klassischem reinen Schießen zu tun hatten. Die eigenen Encounter waren auch mehr in so einem freien Areal, wo du dann herumfliegen konntest, was cool sein kann, aber ich bevorzuge ehrlich gesagt auf einer Konsole eher das Rail-Shooting als denn so Dogfight-Shooting. Fand ich bei den Levels auch jetzt bei dem 3DS-Teil, die waren zwar ganz nett, so typisches Dogfight, aber ich fand die anderen dann auch echt ein bisschen beeindruckender, weil sich immer nur hinter den Gegner klemmen, wenn sie hinter einem sind, Looping fliegen oder zur Seite wegrollen oder so, fand ich dann doch echt ein bisschen langweilig einfach. Also das war irgendwie, habe ich mir das anders vorgestellt, damals auch schon. Ja, insgesamt ist es ein leicht merkwürdiges Spiel eben geworden bei Star Fox Command. Es ist kein klassisches Star Fox-Erlebnis. Touchscreen und Stylus wurden ein bisschen überbeansprucht. Du hast nicht nur Wege gezeigt, du hast teilweise auch dein Schiff gesteuert mit dem Stylus, eben, ich glaube teilweise sogar exklusiv mit dem Stylus, wo du denkst, ey, ich möchte ein Schiff steuern, ich möchte eigentlich Steuerkreuz und Tastatur haben. Ein paar coole Sachen, die drin gewesen sind, es gab einen Lilith-Speech-Generator im Spiel, das heißt, du konntest speziell für später Multiplayer oder sowas einen Satz reinsprechen und da ist es durch einen Filter gegangen, der hat aus Guten Tag, hier ist meine Karte, hat er daraus gemacht, und das finde ich schon mal eine coole Sache. Und Star Fox Command wird von den Masterminds hinter der Serie, also neben Miyamoto haben natürlich einige andere Leute das noch weiter betreut. Ich habe jetzt keine konkreten Namen mehr im Kopf. Wurde Star Fox Command aber natürlich auch als fast schon offizieller Mitabschluss der Serie gesehen. Mhm. Weil die Story steht dort auch zu einem gewissen Maß im Mittelpunkt. Und es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche und teilweise abgedrehte Abspänne. Du hast zum Beispiel irgendwie in einem Abspann ist es so, dass Crystal und Fox McCloud nicht mehr zusammenkommen und sie ihn verlässt und er irgendwie so ein bitterer Alkoholiker wird. Was? Also so angedeutet wird. Okay. Ne? Sie hat ihn verlassen und he was forever alone. Kriegen die nicht auch ein Kind? Gibt es da nicht auch irgendwie sowas? Slippy heiratet eine Frau und kriegt 3 Dutzend Kinder und die leben dann auf einem Planeten. Oder Kaulquappen. Kaulquappen, ja natürlich, Kaulquappen. Und der erzählt denen dann, wie er dann immer abgeschossen wurde von allen im Weltraum. Oder es gibt einen anderen Abspann, der spielt auf einmal so und so viele Jahre in der Zukunft und da ist das Star Fox 2 Team, was aus den Kindern den Nachfahren besteht, mit Marcus McCloud. Oder aber das geht immer an einem vorbei. Ich meine, ich hatte wirklich den N64-Teil Lilith Wars auch damals gespielt bis zum Abwinken. So, und ich konnte mich echt auf Teufel komm raus nicht mehr daran erinnern, dass man da James McCloud, also seinen Vater irgendwie unbedingt aus den Händen von Andros und dass irgendwie dieser Pygma Denga oder wie er heißt, dass das der Verräter damals war und die Story war immer so ein bisschen beiläufig. Nee, die Story war auch recht wirklich egal. Also das Maximum an Story, was ich immer mitgenommen habe, sind so diese ersten Momente beim ersten Star Fox, wenn du aus der Röhre dort rausgeschossen kommst. Ja. Und dieser erste Moment, wenn Star Fox oder wenn das Star Fox-Team über den zerstörten Planeten Corneria dann fliegt und dann so, this is awful. Ne? Das war so dieser Moment, oh Gott, ne? Jetzt geht's so richtig los. Aber ab dann hat mich die Story auch nicht mehr wirklich interessiert. Andros war ein riesiger Mechano-Affe, der als Gesicht herumgeflogen ist und den weggeballert hat. Das war der Bösewicht. Der Rest war Star Wars mit Geschichte ist mir egal. Ja, James McCloud ist ja auch, ich weiß gar nicht mehr, ob der dann irgendwie nochmal in Erscheinung getreten ist. Doch. Also als Charakter ja, aber ich weiß nicht, ob man ihn als Figur gesehen hat direkt. Doch, beim Ende von Lilith Wars, also du kannst ja einmal spielst es durch, das ist das, was du meinst mit dem mechanischen Kopf, der dann explodiert und das ist dann der Roboter, aber das ist ja dann der Fake Andros. Natürlich. Und wenn man den anderen Venom-Weg fliegt, dann kommt man halt, der letzte Endkampf ist dann gegen das Gehirn und gegen die beiden Augäpfel von Andros. Und wenn man das geschafft hat, danach kommt eine Fluchtsequenz von dem Planeten Venom, wo James McCloud einem sozusagen vorwegfliegt und Fox dann hinterher aus dieser Röhre rausschießt, auch so Star Wars-like, wie der Todesstern explodiert. Und dann sind sie wieder vereint, die beiden. Also es hat wirklich, am Ende tritt er nochmal auf und es ist auch ein bisschen dieses Use the Force Luke-mäßige unterwegs. Wahrscheinlich, am besten wäre es mir eher, wenn es da wäre, es kann nur einen geben, Dylan McCloud. Nimm das, Fox, stirb. Ja, wie ist denn nochmal hier Christopher Lambert? Welcher McCloud war denn das? Connor? Connor McCloud war es, ja. Und Kurgan. Mit seinem Mantel. Sehr, sehr gut. Remake wird scheiße, das sage ich dir schon mal. Von da kommt ein Remake von? Es kommt ein Remake jetzt? Von. Oh, ja, aber es gibt nur einen Kurgan und das ist Clancy Brown. Wer spielt den denn diesmal? Ja, Mr. Krabs anscheinend. Ah nee, das ist ja Clancy Brown. Star Fox Command selbst eben ein eher ungewöhnliches Spiel und hat auch nicht wirklich dann den Nerv getroffen, obwohl es dann andere Sachen probiert hat. Aber eben im ganzen Kielwasser von Nintendo DS, wir wollen unbedingt mal total anders sein Titel, hat es gut mit reingepasst. Es war eben so eher so eine mittlere Enttäuschung und viele Leute haben eben die Nichtnähe zur eigentlichen Serie bemängelt und den teilweise doch recht harschen Schwierigkeitsgrad von wegen Zeitlimit, was du dort gehabt hast. Ich glaube, für Fans ist es eben interessant, dass es so viele abgedrehte Enden hat und rein theoretisch eben, ich glaube, die Macher der Serie haben eben gesagt, das ist für uns so der offizielle Abschluss, ne, was die Story angeht. Und wenn wir dann nochmal ansetzen würden, würden wir das irgendwie mit einer alternativen Geschichte oder irgendwie sowas machen. Mhm. Ist bis jetzt aber noch nicht passiert. Und ich glaube, ich habe es vorhin kurz erwähnt, eben ganz aktuell eben erschienen, Star Fox 64 3DS. Miyamoto hat explizit wirklich nochmal erwähnt, das ist es jetzt Make or Break mit der Serie. Ja, wenn sich das Spiel nicht so gut verkauft, wie wir es wollen oder wie wir investiert haben, dann ist es das Ende erstmal vor uns von der Star Fox Serie. Und ich fände das sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ne, nach so vielen Jahren haben wir endlich mal wieder ein gutes Star Fox im klassischen Sinne dann bekommen. Und wenn die Serie dann wieder so auferlebt wird, ich hätte nichts gegen eine Wii U-Version, muss ich dann sagen. Nö, ich auch nicht. Also wenn das vor allem das Spielprinzip so ein bisschen wieder in die Richtung eher lenkt, das wäre, glaube ich, ganz cool. Oder neue Elemente dann eben so verbaut, dass sie durchaus Sinn ergeben, wenn die dann drin sind. Ne? Also alles hat eben bei Assault und bei Star Fox Adventures ein bisschen halbherzig gewirkt. Mhm. Und das fand ich eben schade für eine Serie, die dann doch ein bisschen was Besseres verdient hätte als das hier. Ne? Und die sagen, wieso, ihr wollt das Spiel nicht kaufen? Sagt Nintendo, ja, gibt uns ein gutes Spiel, dann kaufen wir das auch. Ja. Ne? Das ist ein bisschen leider so die Krux, die dann aneinander vorbeigeht. Gut, das sollte es dann erstmal zu Star Fox gewesen sein. Oh, how cute! What? The yellow thing? That's Pikachu. It's a Pokemon. They're popular all over the world, you know? It may look cute, but be careful. It can store up large amounts of electricity in those adorable little cheeks. It'll try to pepper you with electric shocks. Couldn't be much worse than Ocelot's old torture device. Oh, and Snake? What? I was wondering, could you maybe try and catch Pikachu for me? Please? Give me a break. What do I look like, a Pokemon trainer? Fine. Sorry I asked. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Moment, wo wir uns ja schon seit Stunden drauf freuen. Dem Höhepunkt aller bisherigen Plauschangriffe, der großen Diskussion um Pika Pika. Pikachu! Pika Pika Pika! Pikachu! Ja, die dummen alten Pokémon, die einfach nur ihren Namen sagen können. Sag mal, aber eigentlich, die sagen zwar ihren Namen, aber die reden ja richtig, ne? Oder sind das nur die Menschen, die nur ihren Namen hören können? Ich weiß nicht, aber es gibt ein paar Pokémon, die wirklich auch sprechen können. Jetzt kriege ich wieder Schläge. Ich glaube, Lugia ist das. Und Mauzi kann ja auch sprechen. Ja, Mauzi ist aber auch dann so ein komisches Genexperiment, glaube ich, gewesen. Aber gut, bevor wir im Detail darauf ansteigen, es geht, um was soll es anders sein? Natürlich um die lieben Pokémon oder da repräsentativ natürlich der gute, werte Pikachu, der vierte im großen Nintendo B-Team-Podcast-Bunde, den wir da eben haben. Ich muss sagen, das ist schon eine gute Gang, ne, wenn man die so zusammennimmt. Wenn du hast Donkey Kong, du hast Kirby, du hast Fox McCloud und du hast Pikachu. Ne? Dass das so die zweite Gang oder sowas ist, die würden auch eigentlich ihre gute 80er-Jahre-TV-Serie machen können. Ne? Ja? Sie wurden verfolgt wegen eines Verbrechens, das sie nie begangen haben. Schlechte Spiele. Und jetzt lösen sie ein Problem nach dem anderen. Hier kommt das B-Team. Pika, Pika! Die hätten wahrscheinlich auch so einen komischen Gangbang-Bus. Wahrscheinlich ist es dann so. Pokémon hatten wir uns kurz mal in anderen Podcasts hier und da nebenbei ausgelassen, aber natürlich nie im Grunde wirklich direkt besprochen, was hier Pokémon. Ich weiß, speziell bei uns im Game One Forum sind sehr, sehr viele Leute und nicht nur bei uns, sondern natürlich auch überall, aber für die bedeutet Pokémon doch sehr, sehr viel. Ja, also ich kann das auch wirklich aus verschiedenen Threads, mal wenn es darum geht, so mit welchen Spielen habt ihr angefangen oder welche Spiele sind eure Lieblingsspiele, kommt merkwürdigerweise auch öfter dann mal irgendwie die Sprache auf irgendwelche Pokémon-Teile oder Editionen, weil viele, wie du es eben schon gesagt hast, damit angefangen haben und da aber wirklich auch noch so positive Erinnerungen dran haben. Also für die ist es nicht so, dass sie das jetzt ausblenden wollen und sagen, ach nee, damit will ich nichts zu tun haben, sondern es sind wirklich so, das Spiel hat damals Spaß gebracht, das hat absolut seine Daseinsberechtigung und die Spiele sind ja auch nicht schlecht oder so oder sind vielleicht gar nicht so kindlich wie andere Leute, die sie noch nie gespielt haben, sie gerne hätten. Nee, absolut nicht. Ich glaube, es hat viel eben damit zu tun, wenn Leute aus unserer Generation dann herkommen, die Pokémon-Spiele, die seit Mitte der 90er oder hier in Europa mehr Ende der 90er dann da sind, du hast von den Generationen eben gesprochen, Man merkt, die Spiele sind sehr darauf geeicht, Leute in einem sehr, sehr jungen Alter abzuholen, mhm, und quasi da, wo man noch empfänglich ist, wo man für Videospiele sozusagen bereit ist und diese Welt kennenlernen, mhm, will, sind die echt dazu geeicht, wirklich dann richtig viel Interesse an Videospielen zu wecken. Und ich meine, als Pokémon rausgekommen, war ich jetzt weit über 20. Mhm. Ja? Und für mich hatte es einen gewissen anderen Effekt, eben ich bin Rollenspiel-Fan und Pokémon ist im Grunde ja eigentlich ein Japaner-Rollenspiel. Ja. Ja? Japaner-Rollenspiel im klassischen Sinne, du läufst herum, fängst Monster ein, was dort natürlich auch in sehr, sehr vielen anderen Spielen schon vorherrschend gewesen ist. Ich glaube, Dragon Quest V war eines der frühesten Spiele, wo diese Monstersammelei angefangen hat, nur dort natürlich nicht in diesem Umfang, den man hatte. Dort konntest du ein wildes Monster bekämpfen und hast es dann in deine Party geholt, der dann bei dir neben drei dann mitgekämpft hat. Hier lag das bei Pokémon natürlich das Monstersammeln im Zentrum, aber im Grunde war es eben Japaner-Rollenspiel mit Aufleveln und der Story folgen und Städte besuchen. Hatte aber natürlich den Fokus eben auf diesem Sammelelement und die Art der Präsentation. Es war eben alles darauf hingereicht, dass man, wenn man dementsprechend im passenden Alter dort gewesen, ich kann das sehr, sehr analog an meinem Bruder zum Beispiel sehen, der 87 geboren wurde und als Pokémon dann hier rausgekommen ist, war eben 11, 12 Jahre alt, mhm, und da hat es richtig gegriffen. Mhm. Also dann, ich habe mir Pokémon die blaue Edition damals gekauft, das war eines aus der ersten Generation und ich habe eine Handvoll Stunden gespielt, aber mich hat es nicht so richtig gepackt. Mein Bruder hat, glaube ich, 80, 90 Stunden, ja, da investiert. Ne, und dann auch, Konrad, was spielst du dann wieder? Ja, ich fahre gerade mit dem Fahrrad da herum und da muss ich das noch holen und so weiter und so fort. Erklär mal kurz vom Spielprinzip kurz her. Rollenspiele, klar, aber was ist das eigentliche Zentrum der Pokémon-Spiele? Ja, also eigentlich seine Wesen, die man fangen kann, zu trainieren, damit sie immer besser werden. Man fängt halt an in jedem Spiel, in dem man sich eins von drei verschiedenen Pokémon, Start-Pokémon aussucht. Genau, bei Professor Eich, glaube ich, heißt er nicht, ne? Genau, Professor Oak. Und dann, also dadurch, dass man das Pokémon praktisch vom Anfang an begleitet oder das einen begleitet, gewöhnt man sich da so ein bisschen dran. Und das ist so wie so ein Haustier für einen, das man dann zum Kämpfen schickt. Man rennt halt durch die Welt. Es sind ja unterschiedliche Länder, sage ich jetzt mal einfach, oder Regionen, mhm, heißen ja da. Und kämpft gegen andere wilde Pokémon oder gegen andere Trainer, die halt auch ihre Pokémon aufgelevelt haben, also Computergegner, ja, sozusagen. Ja, der Untertitel, glaube ich, sagte schon so gut, gotta catch them all, ja? Mhm. Schnapp sie dir alle. Ja. Ne? Und diese Art von, ja, der kindliche Trieb, eben dieser Sammeltrieb, der dann nochmal dazu kommt und sehr, sehr, sehr verstärkt wird eben, dass du dann so viel einsammeln kannst und die Identifikation, die du mit diesen kleinen Figuren hast, wo du selber denen Namen geben kannst und sie aufleveln kannst, teilweise ist auch Variation gibt. Habe zuletzt ein YouTube-Video gesehen, wo einer so, wie hießen die, Shinies, glaube ich, hießen also Shinies, die. Shinies, ja, das sind die, es gibt von fast allen bis auf ein paar legendären, gibt es Shiny-Editionen, das sind dann welche, die einfach die Farben anders haben. Genau, und dass man auf diese Versionen trifft, ist dann sehr, sehr, sehr selten. Ja. Da hat einer auf drei GBAs, glaube ich, Pokémon Leaf Green oder sowas gespielt und das war so die Chance, dass so einer in 20.000, ja, dass du das bekommst und dann bekommt er eine Flip total aus, als er das Ding einfangen kann. Yes! Yes! Yes! Das N64 Kid. Oh my god! I can't believe it! Take a look at this, everybody! A live shiny Ponyta in my leaf green version! I can't believe this! I can't believe this! I finally got it! I finally got it! Oh my god, my heart's beating 100 miles an hour! After 25,968 encounters, I have finally got it! Oh my god! Shiny Ponyta! Man sieht eben, wie viel, was für ein Investment dahinter liegt. Und diese Art von Sammeltrieb, also ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht über die Hintergründe der Serie. Natürlich, mittlerweile ist es auf Pokémon bekannt, aber eigentlich ist Pokémon ja auch nur eine Abkürzung für Pocket Monster. Hat mich ein bisschen irritiert, weil es gab ja früher Monster in my Pocket. Musste ich auch dran denken. Ja. Denn, okay, das sind irgendwie so auch so Sammelsachen, die man sich irgendwie in die Hosentasche stecken. Genau, und ich glaube, Pocket Monster war ja auch noch offiziell so in den Anfängen, wo in Japan damit dann beworben wurde und gemacht wurde, aber natürlich, um dann irgendwelche Streitigkeiten zu vermeiden und es ist auch meiner Meinung nach der viel bessere Titel und so einprägsam Pokémon. Jeder weiß eben, also das hat sehr, sehr viel Wiedererkennungscharakter, heißt es seitdem eben auch offiziell Pokémon mit dem Axon accent aigu ist es, der schräge Franzosenstreifen über dem E. Aber müsste es nicht Pokémon dann heißen? Oder wird es nicht verlängert? Nicht. Das haben sie einfach, glaube ich, so als Stilmittel gelassen. Also eigentlich sagen alle Pokémon. Vielleicht ist es so die Augenbraue von Pikachu, die dann einfach über dem E überhängt. Pokémon ist gewesen und das wurde gemacht von einem netten Herrn oder quasi Mitter von Satoshi Tajiri, heißt er, der Erfinder der Pokémon. Das ist der Chef sozusagen, Begründer der Firma Game Freak. Game Freak ist ein relativ junges Softwarehaus gewesen, das sich an Nintendo sozusagen angeschmiedet hat Ende der 80er, Anfang der 90er. Lustig ist gewesen, der Tajiri selber ist Videospiel-Fan durch und durch gewesen. Der hat in den Jahren, bevor er dann offiziell das Ding zur Firma gemacht hat, hat er ein Fanzine geschrieben in Japan. Das heißt, Fanzines, muss man sich vorstellen, damals zur Zeit der Zeitschriften, gab es natürlich viele Kids, die auch selber gerne eine Zeitschrift gemacht hätten, aber natürlich nicht sagen können, oh, ich habe keinen Verlag und ich habe keine Druckerei oder sowas. Die haben dann selber trotzdem Artikel geschrieben und quasi selber gedruckt und ausgeschnitten und verteilt. Mhm. Na, und es gibt nimm mal als deutsches, glaube ich, als Beispiel, das hat sich später zu einem größeren Magazin entwickelt, aber die Gamefront kann man ja auch eigentlich fast schon so als Fanzine sozusagen in einem frühen Maße sehen. Du hast dann ein gedrucktes Format, eben wo Fans primär für Fans schreiben, wo Farben nicht unbedingt wichtig sind, wo der Text eben im Mittelpunkt steht. Und so war Game Freak in Japan dann auch dort gewesen. Das war so ein Hardcore-Fanzine, das dieser Tajiri gemacht hat. Und daraus hat sich eben seine Liebe für Videospiele hat sich daran gebildet, dass er aus Game Freak da eine Firma gemacht hat, die sich direkt bei Nintendo dann mit eingeschlichen hat. Und er konnte bei Nintendo endlich ein Projekt verwirklichen, was er schon immer machen wollte. Er war als Kind Insektensammler. Ich wollte gerade sagen, weil dieses typische Käfersammeln ist ein japanisches Phänomen zu bestimmten Jahreszeiten, dass die Kinder einfach Käfer sammeln, wer den größten Käfer hat und den mächtigsten Käfer, sind ja diese typischen Nashornkäfer, fallen einem immer dazu ein. Oder die Hirschkäfer und alles. Ja, da gibt es halt wirklich super viele Spiele auch, die das eigentlich aufgreifen und Pokémon ist eigentlich eine typische Weiterentwicklung davon. Ja, hallo Baby, darf ich dir meinen Hirschkäfer zeigen? Der Tajiri war damals sogar bekannt als Dr. Buck, tatsächlich, weil er einfach so viel gesammelt hat und so viel dann investiert. Und seine Idee war es, diesen Sammlertrieb, diese Art mal in einem Spiel umzusetzen. Und wenn du dir im Grunde die Pokémon anguckst, eben natürlich basiert sehr, sehr viel dann auf irgendwelchen realen Tieren, aber auch der Insektenanteil ist da relativ hoch. Ja. Ne? Und da noch mit dazu genommen, wie viel waren es bei den ersten beiden 151 waren es, plus inklusive dann eben der diversen Fortentwicklungen, die dann zwischen den Pokémon sind. Mittlerweile sind es weit über 600, glaube ich. Ich glaube 646 sind das jetzt, aber wenn ich mich jetzt da vertue, also weil ich in dem Thema auch jetzt aufgrund der Zeitschrift halt auch drin bin. Genau, aufgrund der aktuellen Lage muss man dann eben sich dann dementsprechend informiert haben und es war dann eben sein Wunsch von Tajiri, dass er eben dort ein Spiel in der Richtung macht. Nintendo hatte nicht viel Vertrauen in dieses Konzept, hat gesagt, ach, ihr habt ein kleines Team, hier habt ihr ein bisschen Geld, aber nicht allzu viel, macht mal. Und die haben tatsächlich an den ersten beiden Spielen Pokémon Rot und Grün, ist es in Japan gewesen, haben sie tatsächlich 6 Jahre lang gearbeitet, fast Tag und Nacht, um dieses Spiel rauszubringen. Ja, wenn Nintendo gewusst hätte, was für ein Erfolg draus wird, hätten sie wahrscheinlich vorher schon mal ein bisschen mehr Geld da reingebuttert. Nachdem sie 6 Jahre lang dort entwickelt haben, kamen 1996 die ersten beiden Editionen sozusagen raus. Das waren Pokémon Rot und Pokémon Grün in Japan gewesen. Und das sind natürlich Spiele, wo man sagen würde, von Anfang an, da hat sich der Erfolg noch nicht ganz sofort rausgestellt, aber die haben sich nach und nach gemausert und vor allem speziell mit der Anime-Serie, die dann noch dazu gekommen ist. Ich glaube, hier in Europa und in den USA, da kamen die Spiele 1-2 Jährchen später raus, 98 und 99, da wurde schon grün gegen eine blaue Edition dann getauscht und es gab später noch dann die gelbe Edition sozusagen, wo du dann anstatt 3 verschiedene Pokémon, die du aussuchen kannst, das war der Unterschied, glaube ich, eben zwischen der roten und der blauen oder respektive der grünen in Japan, dann dort gewesen die Start-Pokémon, die du hast. Du konntest 1 von 3 unterschiedlichen aussuchen und es waren eine Handvoll, die exklusiv waren zwischen jeder Edition. Und die konntest du dann eben, entweder wenn du die alle haben müsstest, müsst ihr eigentlich beide Spiele haben oder jemanden kennen, der die andere Edition hat. Da kann man die Gameboys miteinander verbinden und man kann die Monster bekämpfen sozusagen, dass man sie sich dann rüberholen kann für ein komplettes Set. Wurde dann eben nochmal durch die gelbe Edition erweitert, wo Pikachu, der Hauptdarsteller oder das Haupt-Pokémon der TV-Anime-Serie, dort von Anfang an mit dabei ist. Ja genau, also es läuft dann auch nach, also so ähnlich wie bei jetzt bei den aktuelleren Spielen Heart Gold und Soul Silver, dass Pikachu wirklich auf dem Bildschirm sichtbar ist und einem mit dem Charakter sozusagen folgt, den man spielt. Ja, ich kenne es auch eher für die Spiele, also ich habe natürlich das erste Pokémon dann gespielt, aber ich glaube auch hier, der Hype ging richtig auch erst mit der Anime-Serie los, die heute ja noch produziert wird und läuft. Ja. Also dann mittlerweile in der 13., 14., 15. Staffel. Also bei Schwarz und Gold sind die, bei Schwarz und Weiß sind die jetzt halt auch mit der Serie. Früher musste ich erst nachmittags arbeiten und da habe ich gerne mal das RTL 2 Anime-Programm mitgenommen. Da hat man schon mal hier Yu-Gi-Oh! Ne? Eiskalter Drache mit weißem Blick. Nee, weißer Drache mit eiskaltem Blick, Entschuldigung. Der Gerümpelritter und so. Auch ab und zu mal die Pokémon-Serie, die dann dort mitgelaufen ist. Und man hat schon gesehen, das ist eigentlich eine ganz, ganz witzige und lustig inszenierte Serie gewesen. Da hat man auch gesehen, wo dieser Appeal herkam. Und dieser Pikachu eben, das dort etabliert wurde in den Serien, dass die Pokémon quasi gesprochen haben, aber nur ihren Namen sagen konnten. Das ist eben eine wirklich knuddelige Identifikationsfigur gewesen. Ja, das ist vor allem sehr einfach für die Kinder, sich die Namen zu merken. Wenn die andauernd ihren eigenen Namen quatschen, dann bleibt es natürlich, das fräst sich richtig in das Gehirn rein. Als ob es dann geeicht wäre, um dort dann schön Merchandising zu verkaufen. Ja. Wer hätte das gedacht? Aber das muss man auch echt sagen. Also klar, viele meinen dann jetzt auch, ach, das ist ja so Kinderkram und so, aber ich würde meinen Kindern, glaube ich, diese Spiele auch ohne mit der Wimper zu zucken geben, weil sie halt auch irgendwie so noch Werte vermitteln. Also da geht es ja wirklich, keine Pokémon sterben zum Beispiel, die sind dann nur bewusstlos und lassen sich dann wieder halt im, du kannst ja ins Krankenhaus gehen und denen wieder ein bisschen Energie zuführen, dass sie wieder bei Kräften kommen und alles. Und dass man gegeneinander im fairen Kampf sozusagen spielt. Jeder hat dann seine eigenen aufgelevelten Pokémon und die Figuren kämpfen ja nicht untereinander, sondern die lassen wirklich ihre Pokémon und so die Drecksarbeit machen. Und das ist einfach ein schönes Spiel. Es ist harmlos, aber fördert wirklich diesen Sammeltrieb bei Kindern und auch diesen, ja, dieses kompetitive Spielen. Ein bisschen, weil, also ich war jetzt auf mehreren Pokémon-Weltmeisterschaften, hier auch schon in Deutschland, und hab dann geguckt, und ich hätte auch gedacht, dass da wahrscheinlich so Kids von 8 bis irgendwie 12, 14 so rumlungern. Und letztendlich ist es damit geendet, dass da wirklich auch Leute irgendwie mit 28, Anfang 30 noch sind, mit aufgelevelten Pokémon daran teilnehmen, weil das für die wirklich so wie bei uns halt Rollenspiele auch diesen Sammeldrang und auch Viecher aufleveln bis zum geht nicht mehr. Und das ist ja auch nicht so, dass die jetzt, wenn wir beide dasselbe Pokémon haben, da gibt es nicht nur diese normalen Werte, die du siehst, sondern im Hintergrund auch noch mathematische Formeln, die ablaufen. Und das ist super, super komplex. Und was viele Leute auch unterschätzen, ist, wie ausbalanciert Pokémon ist. Es gibt praktisch kein... Es muss ausbalanciert sein, ne? Wenn du hast ja nicht nur, am Anfang hast du halt Gras, Feuer und Wasser-Pokémon, mit denen man immer startet. Und dann gibt es jetzt insgesamt, sind es glaube ich 17 verschiedene Typen. Plus noch irgendwie Mischungen. Einer hat Boden und Stahl oder so irgendwas. Und diese Sachen sind so ausbalanciert, dass kein Wesen übermächtig ist. Und das erstmal zu schaffen, dass alles wirklich so gut ausbalanciert ist, dass du mit jedem irgendwie eigentlich jeden schlagen könntest, wenn du vernünftige Attacken gelernt hast, das ist einfach eine Sache, die fällt mir bei keinem anderen Rollenspiel ein. Und das macht was ganz Besonderes bei Pokémon aus. Ja, ich glaube, Nintendo ist da sehr, sehr vorsichtig, eben, dass diese spezielle Balance, die eben seit den ersten Titeln eigentlich schon vorhanden war und eben mit dieser eigentlich unverschämten, aber fast schon genialen Idee, daraus getrennte Editionen zu machen, wo es exklusive Pokémon gibt, wo der Sammeltrieb noch weiter erhöht wird, nicht nur innerhalb des Spieles, sondern auch untereinander und dass teilweise Leute sich dann eben mehrere Versionen des Spieles kaufen. Da achtet Nintendo natürlich immer sehr drauf, seitdem, dass sie an der Balance, so wie sie ist, nicht zu sehr darum schrauben, weil die funktioniert, so wie sie ist, aber immer noch genug Sachen mit einführen und leicht modernisieren und machen, damit es immer noch aufrecht und akut bleibt. Ich habe einen Webcomic zuletzt gesehen, der fand ich jetzt auch ganz, ganz schön zusammengefasst. Da zeigst du zum Beispiel zwei kleine Kinder, die damals als Kids so Pokémon spielen. Und die, ja, yeah, wir freuen uns, ne? Und dann kommen sie ins Highschool-Alter und sagen, Pokémon möchte ich nicht spielen. Und dann sind sie im College-Alter. Ja, yeah, Pokémon, juhu! Na, das ist so, Pokémon ist ein Ding, was nicht unbedingt eben auf Kids dann beschränkt sein muss, sondern wenn du einmal über deinen eigenen Schatten gesprungen bist, dass du hier quasi ein Kinderspiel vor dir hast, was Kids dann gerne miteinander spielen. Die Balance funktioniert sehr gut, die in den Spielen vorhanden ist, und dieser Sammlertrieb trägt sich eigentlich über Generationen dann hinaus. Du musst eben nicht nur das Kleinkiddie dann sein, du kannst auch durchaus aus gestanden Erwachsener mit deinen Spielen, mit den Spielen dann Spaß haben und dich dort auch wirklich sehr investieren und auch wirklich dort Anspruch dann erleben. alle paar Jahre kommt ja eine neue Generation von Pokémon. Mhm. Und ich glaube, das definiert, also es ist von Nintendo offiziell Generation genannt, und das definiert nicht nur, dass du eine neue Generation von Konsole oder Hardware oder sowas dort hast, sondern damit ist auch gemeint eine neue Generation von Kindern, die dann direkt dort reinkommt. Die Kids, die mit den ersten Editionen angefangen, Generation 1 auf dem Gameboy mit Rot, Grün, Schrägstrich Blau und Gelb, die sind dann 3-4 Jahre später, kommen dann neue Kids nach, die dann Gameboy Color haben und haben dann statt eben Silber und Gold dann dort gespielt. Noch ein paar Jahre später, dritte Generation, glaube ich, waren die GBA-Spiele, lief hier Feuergrün, nee, wie war Feuerrot das? Und, Feuerrot und Smaragd, Blattgrün. Also und Smaragd, ich glaube, es war Blattgrün, Smaragd kam irgendwie später. Es gibt von allen Teilen natürlich 2 Editionen, plus eine Sonderedition, wo nochmal mehr dazu kommt, plus gegebenenfalls noch was obendrauf. Aber diese Einteilung in Generationen, es kommt immer ein Spiel, das sich dann wieder in die Altersklasse, dann zur Altersklasse wendet, wo die Leute am empfänglichsten sind, ja, wo die Kinder, die anfangen mit den Computerspielen und sozusagen immer noch mit leicht modernisiert, aber das Konzept wird so aufrechterhalten, dass die immer wieder neuer Schwung an Kindern quasi dann mit dazugeholt wird. Ich meine, das jetzt mit aktuell war Schwarz und Weiß Pokémon, glaube ich, auf dem DS. Das ist die erste Generation von Pokémon-Spielen, die auf dem gleichen System veröffentlicht wurde, mit dem Nintendo DS. Und davor gab es ja auch noch dann Rubin und Smaragd war davor. Hard Gold und Soul Silver kamen davor noch aus dem DS. Hard Gold und Soul Silver waren dann aber Remakes von den Game Boy Color Spielen. Es gab Diamant und Perl, glaube ich, war die offizielle DS-Generation, die erste. Genau, und dann kam Platin noch dazu. Ja, und du siehst also immer Abstand mit 3-4 Jährchen dazwischen, immer eine neue Konsole. Das heißt, du kriegst einen neuen Schwung an Fans, die einfach dann zu diesem großen, riesigen Schwung dann beitragen. Wie die Harry Potter Bücher, die über das letzte Jahrzehnt dann veröffentlicht wurde, ne? Alle paar Jahre ein neues Buch, das dann neue Kinder, neue Leute dann immer dazugezogen hat, die dann sich auch die älteren Bücher geholt haben, gelesen. Das muss man mit einem Pokémon-Spiel nicht machen. Aber exponentiell ist eben die Fanbasis gewachsen, dass du heute unglaublich viele Verkäufe hast. Ne? Bis zum Jahr 2010, ich habe die Zahlen mir nochmal zweimal angucken müssen, weil es einfach so unglaublich klingt. Innerhalb von knapp 15 Jahren haben sich Spiele mit, wo der Pokémon-Name draufsteht, 200 Millionen Mal verkauft. Spiele alleine, Spielmodule, auf Nintendo-Konsolen. Und erst seit 15 Jahren gibt es das Ding 200 Millionen Mal. Das kannst du nicht einfach, wenn du dann nicht irgendwie was richtig machst. Da wundert man sich dann auch wieder, warum Nintendo sich immer dagegen sträubt oder bis heute eigentlich noch kein richtiges Heimkonsolen-Pokémon rausgebracht hat, was diesem typischen Handheld-mäßigen dann. Ja, ich hatte immer erwartet, es gibt ja 2 GameCube-Spiele, das eine ist Pokémon Colosseum und das andere Pokémon Dunkle Sturm. Der Dunkle Sturm, Gale of Darkness, Pokémon XD oder irgendwie sowas, aber ich habe in beide kurz reingespielt, in der Dunkle Sturm ein bisschen länger als das andere und es kam mir eher so wie halbherzige, so Schmalspur- RPGs vor. Die trauen sich nicht wirklich. Ich glaube, Nintendo wissen, was sie mit ihrem Franchise dann dort haben. Und es gibt mittlerweile kleine Online-Elemente oder Tauschgeschäfte, die man online machen kann. Aber so richtige Sachen, wo du dann eigentlich sagen würdest als Consumer, das ist ja ein No-Brainer, ne? Das ist ja total, wir machen ein richtig großes Rollenspiel für Konsole, wir machen ein MMO draus und so weiter und so fort. Nintendo macht das nicht. Ja, da gibt es Gerüchte. Also ja, eigentlich natürlich steckt die Pokémon Company auch dahinter, die da eher so das Sagen hat als Nintendo. Aber interessant auch, weil es immer wieder Gerüchte gibt um ein typisches MMO-RPG, was denn halt jetzt auch angeblich für die Wii U kommen soll, wäre natürlich krass, aber andererseits entfremdet man dann auch irgendwie so, oder man nimmt diesen Charme, den Handheld-Spiele auch haben. Es muss ja was Portables sein, was Kinder auch mit irgendwie auf den Schulhof nehmen können oder mit Freunden tauschen. Und sobald die dann zu Hause spielen, hast du halt diese Kommunikation unter den Kindern nicht mehr. Genau, stell dir vor, eben damit würdest du eigentlich deine heilige Kuh schlachten, wenn du den Fokus wegbewegst von den Handheld-Spielen. Das funktioniert ja immer noch so gut und da werden immer noch genug neue Kinder und Gamer damit abgeholt, dass eben Nintendo wahrscheinlich ganz genau weiß, warum sie jetzt nicht das und das Spiel veröffentlichen. Du wirst natürlich, wenn du dann in Internetforen guckst, gibt es immer diese vokale Minderheit, die dann schreit, ich möchte jetzt ein Pokémon MMO oder ich möchte das und das und das von hardcore alteingesessenen Fans. Aber stelle mal die hunderte von Millionen Kids dann dagegen fast schon, ne, die dann wirklich einfach nur Spaß an dem Pokémon-Ding haben und nicht sich wirklich darauf dafür interessieren, dass es da noch ein MMO gibt oder ein hochwertiges Rollenspiel. Ja. Also ich würde es, also man könnte es eigentlich vielleicht vergleichen auch mit der Monster Hunter-Serie, die es auf portablen Sachen auch gibt oder eigentlich primär auf portablen Konsolen halt so. Hauptsächlich, mittlerweile. Und die verkaufen sich da auch deutlich besser als auf Heimkonsolen. Ja, man hat es gesehen, Monster Hunter, das auf PS2 gestartet ist und mit Monster Hunter Tri dann oder Monster Hunter Tree, dann Wii, den dritten Teil auf der Wii offiziell gesehen hat. Das ist aber eigentlich eine Serie, die assoziiert man eher mit der PSP. Mhm. Das ist das, was die PSP gemacht hat in Japan. Ja. Ne, für ein Handheld, was erfolgreich, aber nicht übererfolgreich im Rest der Welt gewesen ist. In Japan ist es ein super Erfolg geworden, dank Monster Hunter, weil die Leute es überall mitgenommen und dann gespielt haben. Nicht umsonst kommt jetzt Monster Hunter 4, ist ja schon 4, ne? DS kommt erstmal raus. Ist es, aber es kommt auf jeden Fall, also ich weiß. Der vierte Teil kommt auch für ein 3DS. Genau, das meine ich. Ne? Es wurde von Capcom jetzt auf der TGS angekündigt kürzlich, dass der vierte Teil auch auf einem Handheld stattfinden soll. Die wissen eben, das ist die Klientel für unser Gerät und für die Hardcore-Fans, die sich dann wünschen würden, oh, ich hätte aber viel lieber Monster Hunter auf PS3 mit geiler Grafik und so weiter. Die sind leider dort, auch wenn du selbst dazugehörst, bist du leider in der Minderzahl. Und da musst du fast schon sagen, ja, hab ich Pech gehabt. Ja, der Teil wurde jetzt ja auch rausgebracht im Zuge dieser ganzen HD-Konvertierung für PS3 in Japan, kam Monster Hunter schon raus. Stimmt. Und das hat sich okay verkauft, aber es war jetzt nicht so ein Superhit, was viele Leute vielleicht erwartet hätten. Also es ist halt immer noch ein typisches Handheld-Spiel. Ja, natürlich. Also von der Handvoll Sachen, sowas wie ein Metal Gear Solid Peace Walker kann ich mir zum Beispiel eher vorstellen. Das hat auf Handheld ganz gut funktioniert. Aber da bin ich schon eher froh, da bald eine Full-HD-Version dran zu haben. Mit dem Kamerastick vor allem. dass ich das Spiel da mal vernünftig erlebe. Aber sowas wie Monster Hunter oder Pokémon muss ich nicht unbedingt auf einem in Full-HD auf dem Schirm dann da drauf haben. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Noch interessant ist in Bezug auf die TV-Serie, dass es eigentlich wirklich nur ein Spiel gibt, in dem Ash auch drin vorkommt. Also normalerweise hast du natürlich die ganzen Pokémon, aber die anderen Charaktere treten in den Spielen nie auf. Nicht wirklich. Also Team Rocket hat man irgendwie, glaube ich, die heißen auch Team Rocket, aber nicht so wie in der Serie. Die sehen eben nicht aus wie Jesse und James. Jesse und James, ja. Ja, warte mal, wie geht das? Wie geht nochmal der Spruch hier? Team Rocket ist da, nein. Wie fängt das nochmal an? Ich weiß es auch gerade den Anfang hier, aber wir wollen die... wir wollen die Erde regieren und unseren... unseren eigenen Staat... Nee. Und unseren eigenen Staat fantasieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. So war das doch, ja? Ja, irgendwie sowas. Ich krieg das aber auch nicht mehr zusammen. Jetzt gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Wir wollen über die Erde regieren. Und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Jesse. Und James. Team Rocket, so schnell wie das Licht, das sind wir. Gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Miaut, genau. Team Rocket. Diese Charaktere, die in der Anime-Serie geschaffen wurden, die finden im Spiel nicht wirklich statt. Dort muss der Hauptcharakter ja eigentlich auch mehr so ein Avatar eben sein, ein Bildnis von dir selbst, dass du dich da dort direkt reinversetzen kannst. Ich glaube, es gibt im Ur-Pokémon zwei Grundnamen, ne? Der Hauptdarsteller oder der Pokémon-Trainer heißt dann Satoshi, sozusagen wie der Tajiri, der dann das Spiel gemacht hat. Ich glaube, der sein Kollege Gary, oder Gary heißt ja dein Rivale, heißt dort Shigeru. Wo kommt das dann denn eben her? Zwinker, zwinker. Aber ansonsten sind das eigentlich welche, die nicht viel mit diesen charakterisierten Figuren aus dem Anime zu tun gehabt haben, auch wenn der Anime sehr, sehr viel Erfolg gemacht hat. Aber die Spiele lassen klugerweise eben es aus, diese Figuren dort so reinzubauen. Ja, auch die Filme schlagen irgendwie, wenn man das überlegt, so die sind, haben glaube ich, in dem Jahr, als Titanic, glaube ich, rauskam, lass mich lügen, aber da hat der Pokémon-Film mehr eingespielt als Titanic in Japan oder so, und das sind immer richtige Happenings. Also der wenn erste die rauskommen, vor allem, ja, der erste war richtig, richtig groß weltweit. Also das ist echt richtig heftig und wie du es vorhin schon gesagt hast, also die Generationen wachsen ja auch immer nach. Man wundert sich immer so, okay, ist Pokémon eigentlich noch relevant? Aber du siehst, dass die Kinder von heute es auch spielen. Und jetzt kommen wir langsam in so ein Alter, wo man eigene Kinder hat und wo man seinen Kindern dann wahrscheinlich auch Pokémon geben würde. Fast schon eher, ja. Würdest du deinem Kind eher Resident Evil auf dem Handheld geben oder würdest du dem Pokémon mitgeben? Also das ist ein guter Einstieg auch so in dieses... gut, natürlich Videospiele für Kinder, und wenn sie dann da immer vorhängen die ganze Zeit, ist natürlich auch nicht super und so. Aber im Grunde genommen ist das so ein Spiel, was ich meinen Kindern wirklich geben würde. Gut, wir sind letzten Endes, wir sind Zocker. Wir waren Zocker schon seit eh jeher. Und ich glaube, wenn der Fall dann eintritt, dass wir dann Nachwuchs haben, werden wir natürlich anders und differenzierter mit dem Thema umgehen, weil wir die positiven und negativen Eigenschaften an uns natürlich kennen. Und natürlich, ich sehe das Suchtpotenzial in so einem Spiel wie Pokémon, aber ich würde mich wesentlich, wesentlich wohler fühlen als Elternteil, wenn mein Kind Pokémon spielen würde, anstatt World of Warcraft. Ja, auf jeden Fall. Ganz ehrlich. Und auch kein, okay, schreibt eure Hassmails, ja, Gregor hat World of Warcraft an und gedisst und so weiter und so fort. Nein, ich spreche rein hypothetisch eben darüber, weil ich auch selber Angst davor habe. Das ist auch ein Grund, warum ich selber nicht World of Warcraft spiele. Das ist bei mir genau dasselbe. Am MMOs herantraue. Ich weiß, in sowas könnte ich dann echt reinfallen und ich habe echt Schiss dann davor und ich möchte nicht, dass mein Kind sich dann mit dem ausgesetzt sieht. Sowas wie Pokémon aber ist etwas, wo ich glaube, dass es auch noch einen positiven Nebeneffekt hat und auch nicht, dass es jetzt mein Kind dann zu besseren Menschen erzieht oder irgendwie sonst was, aber ich glaube, wenn der mal Ahnung von so einer Art von Spielen hat, ne, dann muss er nicht unbedingt auch jedes neue Call of Duty spielen. Dann setzen wir uns zusammen hin und spielen irgendwelche alten Japaner-RPGs. guck mal, da wurde Grafik noch mit Pixeln gemacht, das ist nicht toll. Ist das dein Pokémon? Pikachu! Ja, das ist mein Pokémon. Mit Pikachu an meiner Seite werden die Pokémon der ganzen Welt ihr blaues Wunder erleben. Ich denke, Pokémon halten sich hauptsächlich in Pokébällen auf. Wieso ist das hier nicht in seinem Pokéball? Oh ja, richtig. Pikachu geht zurück in den Pokéball. Das macht auch echt so einen Charme aus. Ich finde auch die Charaktere, die Figuren, also dadurch, dass du diese Auswahl aus über 600 Pokémon hast, hat jeder eigentlich auch so sein eigenes Lieblings-Pokémon. So. Weißt du, ich meine, Pikachu ist jetzt so das Klassische, was alle Pikachu Kinder am Anfang denken. Pikachu ist der Klassiker. So. Oh, okay. Welches ist dein Lieblings-Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon ist Reptane. Das ist der vermeintliche Bösewicht aus Pokémon Mystery Dungeon, aus den Time und, oh Gott, was war der andere Teil, weiß ich jetzt gar nicht mehr, oder Himmel, Missionsteam Himmel. Den finde ich ganz lustig. Ist die Weiterentwicklung von Gekkabur, ist das, glaube ich. Okay. Und die Vorentwicklung von Gewaldro. Den finde ich super und dann Bummels. Ich habe für die Zeitschrift halt die Walkthroughs geschrieben zu Pokémon Ranger. Und Bummels ist ein, ich glaube, es ist ein 2-10 Faultier oder so. Und da gibt es eine lustige Mission, wo man eins fangen muss. Und da läuft man einfach gegen einen Baum gegen und das fällt von oben runter. Und anstatt zu fliehen, bewegt sich das einfach nicht. Das ist halt ein Faultier. Und dann kann man es locker einsammeln. Das ist so eine der einfachsten Mission gewesen im Pokémon Ranger. Ich glaube, Finsternis über Almia oder so müsste das gewesen sein. Die beiden Pokémon und halt sowas wie Snorlax oder so, noch total witzig. Also eher die ein bisschen, oder Porenta, eine Ente, die mit dem Lauch rumrennt. Echt einmalig. Was denn sonst? Kannst du denn raten, welches mein Lieblings-Pokémon ist? Es ist nicht Relaxo. Und es ist auch nicht Anton, kann ich dir sagen. Auch wenn Anton der, hätte ich jetzt auch getippt eigentlich. Ja, Anton ist aber auch sehr, sehr toll, ja? Ach nein, ich weiß es sogar. Du weißt es, ich hab's dir mal erzählt, glaube ich, ja? Ich wollte gerade sagen Urinella, aber nein, das war nein, nicht die Urinella. Das ist die Pipi-Hilfe für Frauen. Ja, genau. Oh Gott, wie komme ich denn darauf? Es ist das mit dem U fängt's an. U ist schon richtig, diese, ja. Diese Aubergine, diese komische, genau. Die aus wie eine Birne. Ultrigaria ist mein Lieblings-Pokémon, was aussieht wie eine Aubergine mit Lippen. Das passiert doch auch immer. Das haben doch irgendwie Team Rocket haben das doch. Und dann wird einer von den beiden, Jesse oder James, wird dann immer von dem so gefressen, so auf den Kopf dann. Ja, so. Genau. Die ist auch total nutzlos, also nutzloses Pokémon und so weiter. Aber ich finde das Design einfach so super. Ja, das sind echt auch, wenn man sich die nochmal alle anguckt, da sind so witzige Sachen bei. Also klar, viele Tiere und sowas alles, aber auch echt so witzige, bei den Neuen jetzt auch Kuckmarder oder so. Oder so, da ist so eine, oh Gott, das kann ich gar nicht sagen, aber ich nenne sie immer die Hitler-Taube. Das ist irgendwie ein neues, ich kriege den Namen auch nicht zusammen, aber die steht immer da mit dem rechten Arm so komisch gehoben. Und die war vor allem auf diesen auf dieser Pokémon-Kampagne, wo immer so richtige Fotos waren, ja, die überall jetzt hingen zu schwarz und weiß. Und da war dann immer so ein Pokémon irgendwie und da war die Taube, glaube ich, auch drauf. Und ich nenne sie mal nur die Hitler-Taube. Oh Mann. Nintendo wird es mir wahrscheinlich nicht verzeihen jetzt. Das Design der Pokémon selbst, ich finde ein bisschen, jetzt hast du natürlich mittlerweile weit über 600, dass es verglichen mit den allerersten 151, finde ich, hat es ein bisschen nachgelassen. Da ist immer noch ein paar kreative, aber teilweise auch so, ja, wir brauchen unbedingt ein Pokémon und lass uns da mal gucken. In Deutschland natürlich, obwohl nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, die bekommen alle natürlich neue Namen gegenüber dem und da werden auch nochmal lustige Wortspiele oder sowas dort verbaut. Aber so diese Core 151, die du vorhin hattest, die eben, glaube ich, fast wir alle durch die Anime-Serie mit kennengelernt haben und sowas wie ein Shiggy ist eben zeitlos, ne? Ein Glurak, ein Evoli, ein Anton, ein Mauzi, das sind so alles Sachen, die kann ich selbst als Nicht-Hardcore-Pokémon-Fan kann ich gleich sofort dann nennen. Ja, das ist komisch irgendwie, weil ich habe das jetzt ja die letzten drei Spiele, also praktisch seit Platinum, das habe ich direkt noch wirklich mitgekriegt, irgendwie, was da jetzt für neue Pokémon dazugekommen sind, also Arceus oder Shaman. Und dann bei den neuen, dass die Fans wirklich gespannt drauf waren, okay, wie sehen die neuen Starter aus? Weil Hardcore und Soul Silver war ja schon bekannt, dass halt Vollriegel und so weiter drin waren. Und bei den neuen jetzt Floink, Serpifeu und Otaru. Okay, Floink weiß ich auch Floink noch. Ist halt dieses Schwein, was sich in so ein Sadomaso-Schwein irgendwie verwandelt. Oh Gott. Serpifeu ist halt diese schnippische Grasschlange mit Arm und Bein. Die waren echt noch richtig cool. Und da habe ich auch überlegt, so, oh, die passen wirklich zu den anderen Charakteren. Aber du hast recht, dass gerade bei vielen von den hinteren Zahlen, jetzt sage ich mal, irgendwie so 600 aufwärts, sind einige, die einfach nur farbliche Änderungen haben und sonst eigentlich relativ gleich aussehen. Und viele Fans hatten auch, also ich habe es im Internet natürlich auch dann mitverfolgt, so wie es eigentlich der Effekt bei den Fans und dass viele das eigentlich ein bisschen einfallslos fanden. Und genau das, was du eben gesagt hast, so die ersten zwei Generationen, da war irgendwie viel mehr wirklich noch ausgefeiltes Charakterdesign bei. Nimm noch was eben, so jemand so wie ein Mew oder Mewtwo, ja. Ne, kennst du heute noch, oder da hast du ja mal ein kluges Schissen drum gemacht, um nicht die Urinella, sondern Urigella, glaube ich, hieß er im Original, der mit den Abrakax, oder wie ist er nochmal? Kadabra, das müsste Kadabra, das eigentlich gewesen sein. Kadabra, ne? Der mit den beiden Löffeln, ne? Wo der Urigella dann geklagt hat, weil es zu nah dran an seinem Gimmick ist. Das finde ich aber auch mega witzig. Also, wenn man so eine Sachen einfach irgendwie noch da reinwirft, die halt für Kinder kommen dann natürlich auch nicht drauf, die können damit nichts anfangen, aber es sind so kleine Gags, die da eingebaut sind. Ein bisschen Spaß dann damit zu haben, das zeugt eben von der Liebe, mit denen die Sachen dann dort gemacht sind. Es muss nicht jeder Gag oder jede kleine lustige Begebenheit von dem Kind dann verständlich sein, aber es weiß das umso mehr dann wertzuschätzen, wenn es dann später dann nochmal dahin zurückkommt. Und ich glaube, mit dem Kadabra, das findest du auch so eben lustig als Kind, dass der dann zwei Löffel hat, und wenn du dann merkst später, worauf die auch noch weiter hinaus wollen, das ist ja, fand ich jetzt clever. Fand ich jetzt clever und lustig. Wir haben kurz über die Spin-Offs gesprochen dann vorhin, speziell hier Pokémon Colosseum und Gale of Darkness. Wie gesagt, die habe ich kurz ausprobiert. Mehr so mittelmäßige Normalo-RPGs, aber nicht ganz in dem Umfang und in dieser Qualität, wie ich es mir gerne erwarte. Es gab natürlich noch eine Handvoll anderer Spin-Offs. Wir müssen die jetzt nicht alle hier aufzählen. Also bei den klassischen würde ich auf jeden Fall noch erwähnen. Einmal Mystery Dungeon-Serie, das ist halt dieser typische Dungeon-Crawler. Genau, also oder besser gesagt fast schon, wie heißt der nochmal, Roguelikes. Ich glaube, die werden auch entwickelt von Chunsoft. Na, wenn ich mich nicht komplett, Chunsoft sind die quasi Vorreiter des Genres, die japanische Entwickler der Shiren hat das auch. Shiren the Wanderer haben die gemacht, oder die Mystery Dungeon Serie ist auch eine, die sich nicht nur auf Pokémon oder sowas beschränkt, sondern ist quasi eine eigene Serie, wo Charaktere von anderen Serien mitspielen. Es gibt Chocobo, es gibt auf der Nintendo Wii Chocobos Mystery Dungeon, Shiren the Wanderer zählt eben auch übergreifend dann dazu. Du hast solche Spiele wie Izuna auf dem DS und eben jetzt hier die Pokémon Mystery Dungeon. Erklär mal ein bisschen das Grundprinzip dann dort, weil was sind diese Roguelikes? Was machst du da? Also das sind so random generierte Dungeons, in die man eigentlich reinkommt. Man hat immer so verschiedene, bei Mystery Dungeon hat man ein Team meistens aus zwei Pokémon, später dann glaube ich drei oder vier, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, mit dem man in Höhlen sozusagen reingeht. Man hat auch bestimmte Missionen zu erfüllen und eine Höhle oder ein Dungeon besteht immer aus, was weiß ich, wie viele Stockwerken, nachher bis zu 50 Stockwerken oder mehr sogar, wo man praktisch nur mal zur nächsten Treppe hinkommen muss und dabei dann unterschiedliche Pokémon bekämpft und einfängt. Das ist auch eher so, man rennt in Echtzeit rum, aber die Kämpfe finden dann doch irgendwie mehr oder weniger rundenbasiert statt. Also nicht abwechselnd, sondern je nachdem, wie schnell das eigene Pokémon wieder aufgeladen ist. Ja, und das Besondere daran ist, dass diese Dungeons immer, wenn man wieder in ein Dungeon zurückkehrt, dann ist die, wo die verschiedenen Items platziert und so, ist immer wieder neu. Also wenn man es wirklich drauf anlegt, dann kann man die immer wieder spielen und Man erlebt nie das gleiche Spiel. Ist es bei den Pokémon Mystery Dungeons auch so, dass es dann, wenn diese Roguelikes dann noch extremer in den Schwierigkeitsrang gehen, dass dein Level wieder zurückgesetzt wird, ja, auf 1? Einige Dungeons, wo auch dann komplett deine Gegenstände nicht benutzen darfst oder deine ganzen Figuren verlieren komplett ihre Level, und da gibt es immer so Handicaps dann sozusagen. Das ist etwas, was wer das erste Mal so in Kontakt mit so einem Roguelike da kommt, sagt er, was ist das denn für ein Schwachsinn? Mhm. Ne? Diese ganze Erfahrungspunkte, die du gemacht hast, gehen dann eben flöten, wenn du entweder stirbst oder, ich glaube, bei vielen Spielen reicht es einfach, auf den Dungeon zu verlassen, und dann hast du deine Erfahrungspunkte nicht mehr. Ja. Was aber eben sich gemerkt ist, welche Truhen hat man geöffnet, wo hat man ein Item gemacht, wo wurde die Story fortgeschritten, und so, das ist sozusagen die Herausforderung an den Spielen, dass man eben nicht klassisch dann sich hochlevelt und dann immer stärkere Gegner dann dort bearbeitet, sondern umzugehen mit diesem immer konstanten Gefühl von, ja, ich habe jetzt nicht den Ausweg, mich hochzuleveln, ich muss clever, ich muss taktisch, ich muss gut agieren. Viele Spiele sind ja auch so, dass du dich dann einen Block bewegst und erst dann bewegen sich die Gegner ein, mit, dass sie nicht in Echtzeit dort. Genau so ist das auch. Also bei Mystery Dungeon, dass du halt, sobald du dich bewegst, bewegen sich die Gegner, genau, mit. Genau, es wird ein taktisches Element eben dann draus, was eben eine gewisse Eigenart eben ist. Rogue war ein uraltes Computerspiel Anfang der 80er, was mit diesem Prinzip funktioniert hat und eigentlich nur aus Text dann bestand, ne, wo du dann, die Grafik wurde durch Pfeile dargestellt, die dann durch 2D-Top-Dungeons dann gelaufen sind. Ist ein Genre, was in Japan sehr, sehr beliebt geworden ist und in eben auch, ich glaube, drei Teile gibt es vom Pokémon Mystery Dungeon. No? Ja, mehr sogar. Es gibt sogar auf der, als WiiWare gibt es in Japan einen Teil, der ist hier nie rausgekommen, wo es auch drei verschiedene Teile gab, also mit unterschiedlichen Start-Pokémon oder Element-Pokémon oder Pokémon-Typen sozusagen, damit ich das jetzt nicht falsch erzähle. Sonst gab es ja, Mystery Dungeon sind, glaube ich, drei oder vier draußen. Ja, und die andere große Serie war halt dann Pokémon Ranger. Genau, Pokémon Ranger. Ich habe das erste noch zu Hause rumliegen. Ich habe es leider nicht bisher die Zeit gehabt, da reinzuschauen. Was ist Ranger? Also Ranger ist, man spielt einen Pokémon Ranger und man kann... Ist das der Bruder von Beefy Ranger? Ohne Salami. man kann sich mit Pokémon anfreunden. Da gibt es halt diesen Kreis der Freundschaft. Ne? Das ist ein bisschen cheesy. Aber eigentlich kämpfst du... Du fängst Pokémon ein, indem du sie umkreist. Das ist halt ein DS-Spiel. Alle drei Teile sind auf dem DS rausgekommen. Und du musst halt ganz schnell, ohne abzusetzen, Kreise um die Pokémon malen, während sie sich halt wehren. Mit dem Stylus dann. Ja, mit dem Stylus. Und die machen irgendwelche Attacken und dürfen dann halt sozusagen den Kreis nicht durchbrechen, sonst verlierst du Punkte. Und die haben halt unterschiedliche Attacken und du kannst deine eigenen Pokémon auch einsetzen, um die dann halt zu schwächen oder um deine Fähigkeiten zu verbessern mit diesem Kreisel. Und das ist eigentlich ein Action-Adventure, was auch ziemlich cool ist. Den ersten Teil habe ich nur so am Rande gespielt, mit dem zweiten bin ich dann eingestiegen, weil ich halt zum zweiten und dritten die Lösung geschrieben habe. Und muss echt sagen, dass mir die Serie sogar, ehrlich gesagt, noch besser gefällt als die andere. Du kannst halt auch die Pokémon sammeln, sozusagen, ist auch wieder dieser Sammelaspekt. Aber die Geschichte ist ein bisschen anders erzählt, hat auch so Story-Twists und sowas alles und ist ein, ja, eigentlich so eher in Richtung Zelda-Adventure-Spiele. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Also muss ich sagen, eben als einer, der nie wirklich im Pokémon so tief drin war, im Original-Pokémon, wir haben ja darüber geredet, was der Appeal darin ist und so weiter. Ich bin leider eben daran vorbeigeschrammelt, leider vielleicht auch zum Glück, ne, dass ich dann dementsprechend wahrscheinlich gar keine Zeit dann mehr. Aber das klingt wie etwas, weil ich glaube, ich mag ja das Universum und ich mag einfach diesen Nintendo-Touch, der dann drauf ist, und ey, Action-Adventures mit Zelda-Einflüssen und sowas. Boah, also noch nicht, also die Puzzle-Dinger. Mit leichten. Ja, aber wie gesagt, wir haben es in Star Fox Adventures schon gesehen. Nicht den Tag vor dem Abend loben und dann sagen, das beste Zelda-Spiel, was hier rauskommen wird. Aber es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, die Spiele, die haben auch wirklich was. Also gerade dadurch, dass die haben halt auch eine gewisse Länge. Es gibt sowas wie Sidequests, wo du dann irgendwelche Sachen erledigen musst und musst in den Dungeons dann irgendwelche Steine aus dem Weg schaffen, musst dafür dann bestimmte Pokémon haben, die bestimmte Fähigkeiten haben, die du einsetzen kannst. Das ist echt schon auch ziemlich gut durchdacht. Die Serie ist jetzt nicht so erfolgreich natürlich wie die normale Pokémon-Serie, aber wer Lust auf sowas hat und vielleicht auch im richtigen Alter ist, weil ich würde das jetzt auch niemandem empfehlen, der in unserem Alter ist, die würden auch denken, okay, muss man das jetzt unbedingt spielen, dann spiele ich doch lieber was anderes. Aber das ist auf jeden Fall auch eine coole Weiterentwicklung, und wie gesagt, die Geschichten sind auch echt gut erzählt und mit überraschenden Wendungen sozusagen dann oder mit irgendwelchen Verbrechern und ja. Pokémon Pokémon hat es natürlich über dem Rollenspiel verwandten Genres wie Action-Adventures, wie Roguelikes, auch in diversen anderen quasi schon sehr komplett anderen Spin-offs dann dort ergeben. Ein paar dann dort zu erwähnen, es gab die Pokémon Stadium-Spiele fürs N64, was quasi Adapter waren, um dein Gameboy oder Gameboy Color Modul anzuschließen an ein N64 Joypad, und dann konntest du die Figuren in vollen 3D in Arenen auf dem Fernseher miteinander kämpfen lassen. Und teilweise auch benutzen, um, glaube ich, Daten zu übertragen, wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, konntest du die irgendwie auch übertragen. Aber Colosseum war, glaube ich, auch irgendwie sowas in die Richtung. Colosseum sollte, glaube ich, sowas in der Richtung sein. Ich weiß, es war ein Gamecube-Spiel gewesen. Ich weiß nicht, ob es dafür auch einen Gameboy Adapter in den offiziellen gab, um da GBA-Spiele dann drauf zu. Obwohl, ja, klar, es gab den ja. Ne? Den Gamecube-GBA-Adapter. Mein Chef wird mich auch erwürgen, weil ich ganz viel davon eigentlich jetzt so aus dem FF wissen sollte. Aber ey, das ist immer, wenn man dann das Mikro in der Hand hat, dann vergisst man die Hälfte und nachher ärgert man sich. Lieber Michael, wenn du zuhörst, einfach nochmal die Peitsche hier durch. Ne? Dann seine Söhne hören wahrscheinlich den Podcast und dann bin ich geliefert. Ja, Pokémon Stadium kann ich mich aber noch dran erinnern, weil das dann eben auch was Großes gewesen ist, dass du die Pokémon auf einmal in guter 3D-Grafik polygonmäßig gerendert siehst auf dem Fernseher und dann eben aber trotzdem wieder das Modul rausstecken kannst aus diesem Adapter und dann wieder unterwegs mitnehmen kannst. Weil das, also du konntest die da, glaube ich, auslagern auch oder sowas oder die Statistiken von allem angucken. Aber im Grunde genommen hatte das, glaube ich, keinen anderen Spielwert. Ja, auf dem N64 gab es auch im N64-Podcast ein bisschen was dazu. Pokémon Snap! Zwei weitere Ableger Pokémon Snap. Das erste wurde dann ein Rail-Shooter mit Fotokamera. Ein Rail-Fotoshooter. Da haben wir uns darüber ausgelassen, weil das ja eigentlich ein perfektes Ding wäre für ein Augmented Reality-Spiel für den 3DS. Weil stell dir vor, eben, du hast da dein Sofa und hältst dann hin und dann lugt so ein Pikachu hier vor. Pikachu! Und dann musst du das Foto schießen. Das wäre doch großartig, da oder nicht? Da hat doch Sony schon was vorgelegt mit dem Invisimals. Da haben sie schon was dort gemacht, ja. Aber ich glaube, solange keine Pokémon-Lizenz und Pokémon-Spiel drauf ist, ist dieses Genre noch nicht erfunden worden. Das sind, guck mal, das ist das gleiche wie die Leute, die dann kommen, oh ja, aber Mario Galaxy hat keine Planeten erfunden, das war schon bei Ratchet und Clank so. Dann, ja, tut mir leid, nee, Mario hat es erfunden, ist mir doch egal. Aber ich glaube, für so ein Pokémon Snap eben, was als Modul, glaube ich, hätte ich mich ein bisschen verscheißert gefühlt, wenn ich das dann damals gekauft hätte und dort Fotos hätte machen müssen vom Pokémon. Oder jetzt kostet es ja auch 1000 Punkte in der Virtual Console, wenn du es dann kaufen willst. Ja, aber das ist, glaube ich, immer noch cool. Was noch viel witziger ist, dieses Pokémon Channel, darauf willst du wahrscheinlich gleich zu sprechen kommen. Okay, ja gut, dann erzähl erstmal Pokémon Snap. Ja gut, Pokémon Snap, ich wollte noch Hey You Pikachu reinschmeißen. Ist das hier eigentlich, das ist nur in Japan erschienen? Das ist nur in Japan erschienen, da genau. Da war nämlich ein Mikro bei, dieser Mikroaufsatz, und da konntest du nämlich auch dann rufen immer oder verschiedene Sachen reinsagen. Theoretisch hätte man ja auch gesagt, Pika Pika, Pikachu, Pika Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu. Aber man musste dann richtig mit dem kleinen Pikachu reden. Klar, in der Ära, wo Tamagotchis natürlich sehr, sehr groß geworden sind, diese Aufzuchts-Minigames, die dann jetzt mittlerweile, glaube ich, als Handy-Apps überall dann existieren. Oder Seaman. Oder Seaman. Oder Seaman mit Original-Hoden-Snipping. Dann. Okay. Auch Gruß an Schleuder an dieser Stelle. Der sich auf jeden Fall den Pokémon-Cast bei uns anhört. Ich werde ihm gleich mal einen Tweet schicken. Ja, mindestens. Hey You Pikachu, auch ein komischer Ableger, den ich aber nicht gespielt habe, weil er eben nur in Japan rausgekommen ist und mein N64 nicht umgebaut war oder nicht sich umbauen ließ. Dieser Pokémon-Channel, ich glaube, gab es dazu auch nicht mal so ein ganz bekanntes Giga-Video damals mit Simon. Ja, super, da muss ich nämlich, wo Simon irgendwas zu gemacht hat. Das ist an dieser Stelle mal verlinkt. Ich hatte das irgendwie auch gar nicht mehr so schlimm in Erinnerung, aber da ist nämlich Anton ja der Nachrichtensprecher. Das ist so geil. Also das Video, wer das jetzt guckt, der wird sich wahrscheinlich königlich amüsieren. Und Simon sieht da noch ziemlich jung aus. Ja, naja, das haben jetzt auch 5+ Jahre Game One, haben ordentlich die Spuren an ihm hinterlassen, wie an uns allen. Ich hatte auch mal Haare. Jetzt hast du die unter. Jetzt habe ich die unter der Nase. Ja. Und es sind keine Nasenhaare. Ja, nenn mich Schnurrbart. Schnurrbart finde ich. Ab sofort. Tut mir leid, Tauboga. Ich hätte wissen müssen, dass Team Rocket mit einer Giftstachelattacke angreift. Tauboga! Tauboga ist einfach klasse! Tauboga würde für Ash jede Attacke über sich ergehen lassen, Misty. So schade, dass Glurak nicht so wie Tauboga ist. Ich bin mir absolut sicher, Glurak wird eines Tages auf mich hören, Misty. Du wirst es schon noch sehen. So ist's richtig. ich tendiere ja immer zu den Spielen, wo wir bisher gesprochen haben, ein bisschen die ungewöhnlicheren Sachen als Lieblingsspiel zu titulieren. Donkey Kong 94 bei Donkey Kong oder eben Kirby's Dream Course bei Kirby. Mein Lieblingsspiel von allen Pokémon-Spielen ist tatsächlich Pokémon Pinball Rubin und Saphir auf dem GBA gewesen. Ist das auch mit dem Tilt-Sensor gewesen denn schon? Nee, das hatte keinen Tilt-Sensor. Pokémon, klar, hat sich dann auch angeboten, da du Pokébälle hast, daraus ein Pinball-Spiel zu machen. Es wurden zwei gemacht. Es wurde eins für den Game Boy Color gemacht, das hieß Pokémon Pinball. Ungewöhnlich zwar daran, es hatte einen Platz für eine kleine Mikrobatterie, die man reintun kann, und es hatte Rumble eingebaut. Das heißt, du hattest Rumble auf deinem klassischen Game Boy oder Game Boy Color, was du damit mitspielen konntest. Es war ein echt schönes, nettes, kleines Pinball-Game. Ich habe ja schon vorhin gesagt, Kirby kann ich mir vorstellen, dass es ein gutes Pinball-Spiel ist, weil Nintendo hat Ahnung von Pinball-Spielen. Die haben Revenge of the Gator damals zusammen mit Hell gemacht auf dem Game Boy. was ein sehr, sehr cooles Spiel gewesen ist. Metroid Pinball war auch ganz okay auf dem DS. Ich glaube, das Super Mario Land Pinball war nicht so gut gewesen auf dem GBA. Aber Pokémon Pinball war echt schön für den klassischen Game Boy und die Fortsetzung Pokémon Pinball. Ich glaube, es müsste Rubin und Saphir dann gewesen sein. Also jedenfalls auf dem GBA gewesen. Beide Spiele vereint in einem Modul und echt, ich habe das echt sehr, sehr lang und sehr, sehr exzessiv gespielt, weil das perfekte Spiel, ich glaube, ich habe es leider verkauft mittlerweile, aber das ist so ein Ding für den Game Boy Micro, was super geeignet. Da konnte man dann das Modul reintun und das ist echt so ein Spiel, überall mal eine kleine Runde und ich habe auch sehr, sehr weit gespielt, fast alle Pokémon dort eingefangen. Das ist mein persönliches Lieblingsspiel, was Pokémon eingeht, also das zweite Pokémon Pinball Spiel für den GBA. Kennst du Pokémon Mini? Weil ich hatte letztens welches? Pokémon Mini, das ist eine Konsole. Pokémon Mini? Die Pikachu-Konsole, ne? Oder? Ja, nee, das ist so ein kleines Handheld, ist das, was auch nur in Schwarz-Weiß sozusagen ist oder einfarbig. Und da gab es auch Module für und das ist die kleinste Konsole mit wechselbaren Modulen gewesen. Habe ich letztens irgendwie mal für ein Special recherchiert und war auch überrascht irgendwie, weil ich hatte es damals gesehen. Aber das ist jetzt auch recht teuer, also wenn man das jetzt kaufen möchte, die ganzen Module zusammenkriegen. Ich glaube, du wirst als Pokémon-Fan, wirst du dich eh dumm und dämlich zahlen müssen, wenn du dann spezielle Versionen haben willst. Ja. Ich habe bei mir zu Hause, glaube ich, eine Handvoll von den GBA-Spielen, hier, die ich noch arbeitstechnisch bekomme. Ich habe noch ein Original Mintes Pokémon Gelbe Edition und ich glaube, ich habe das erste Pokémon Pilbo verkauft. Ich hoffe, ich habe das andere noch, weil da habe ich jetzt Bock bekommen, das zu spielen, verdammt nochmal. Ja, aber die Grafik ist natürlich jetzt nicht so zeitlos. Ja, aber bei dem Pinball ist es okay. Ne? Bei dem Pinball ist es funktioniert echt gut und ist, wie gesagt, wirklich sogar vielleicht mein liebstes Pinball-Spiel von allen, die ich dann habe, weil das habe ich sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Es passt cool zusammen eben mit dem Pokéball als Kugel und dort Pokémon, die dann herumfliegen, so anzufangen, die dann auf dem Pinballtisch dort herumlaufen. Das ist eigentlich alles echt cool gemacht und cool miteinander. Aber da kann ich auch mit der nicht ganz so perfekten Grafik mittlerweile leben, auch wenn es coole 2D-Pixel-Art ist, die dabei ist und dass es eben danach keinen Nachfolger mehr gegeben hat. Finde ein bisschen schade. Nintendo, mach doch mal. Ja, komisch. Also da fällt mir gerade auch ein, weil ich vorhin zu Fabian meinte, dass kein eigenes Nintendo-Spiel mehr rauskommt irgendwie. Aber da ist mir entfallen, dass eigentlich noch Poképark 2, also es gibt auf der Wii gibt es ja Poképark, Pikachus großes das Abenteuer. Das war das WiiWare-Game, ne? Nee, das ist ein richtiges Wii-Spiel. War es ein richtiges Wii-Spiel? Ja, das ist so, Pikachu muss den Poképark retten und da gibt es so einzelne kleine Minispiele mit so 13 Disziplinen sind das, glaube ich, und wo man mit anderen Pokémon dann Wettrennen macht und Quizzes löst und irgendwie Verstecken spielt und so, wo echt lustige Sachen auch bei sind. Und davon kommt in Japan noch ein zweiter Teil raus und deswegen würde ich davon ausgehen, dass das auf jeden Fall auch noch in Deutschland erscheint. Ist aber auch wieder kein klassisches Pokémon-Spiel, sondern so ein eher Spin-Off dann mit Minigame-Charakter. Wie hieß denn das WiiWare-Spiel? Da ist doch auch eins letztes Jahr rausgekommen. Ja, das gibt es jetzt für ein 3DS, habe ich mir das gerade aus Japan bestellt. Das heißt hier Pokémon Rumble als WiiWare-Spiel. Für 1000 Punkte. Das ist ein Spiel, wo man mit bis zu 4 Spielern durch so einzelne Level läuft und wirklich in Echtzeit dann so andere Pokémon mit Attacken verprügelt und gegen so Horden ankämpfen muss. Ist ganz lustig eigentlich zu viert, kostet irgendwie, glaube ich, 1000 Punkte oder so. Und davon ist eine 3DS-Version in Japan gerade erschienen. Die heißt, in Deutschland erscheint die am 2. Dezember als Super Pokémon Rumble. Super Pokémon. Ich habe gerade den Test dazu geschrieben. Ich finde es gut, wenn Spiele Super davor im Namen haben. Ja, wie beim Super Nintendo, ne? Super Metroid, Super Castlevania, Super Contra. Ja, das sagt ja schon von Haus aus, dass da ein super Spiel mit drin ist. Auf jeden Fall. Ne? Und auf einer super Konsole. Und auf dem N64 waren dann immer 64 Spiele drin. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land. hören, um zu verstehen, was ihm diese Macht verleiht. Pokémon vom Stratega. Nur ich und du. In allem, was ich auch tu. Pokémon, mein bester Freund. Komm, retten wir die Welt. Pokémon vom Stratega. Dein Herz ist gut. Es gäbe noch einiges an Spin-offs, aber mir fallen die momentan auch gerade nicht ein. Es ist auch, glaube ich, nicht wirklich schade, weil wir haben uns wesentlich umfangreicher über die Pokémon unterhalten, als ich es eigentlich gedacht hätte. Und man sieht eben, auch wenn ich speziell jetzt kein Riesenfan eben bin von der klassischen Serie, kann ich anerkennen eben, was da drin ist und den Effekt, der dem Pokémon eben darauf gab, aus erster Linie erkannt eben durch meinen Bruder, der dort auch dann die Sachen gespielt hat. Und natürlich, da ich auch Kinder- und Jugendarbeit gemacht habe für lange Jahre, war Pokémon eben auch bei Kindern immer sehr, sehr hoch im Kurs. Und es ist, glaube ich, auch etwas, was dann auch nicht so schnell abebben wird. Mhm. Ne? Das wird Nintendo immer gut aufrechterhalten. Und solange die alle paar Jährchen nochmal ihre 30, 40 Euro dann aus der Tasche ziehen, dann ist es auch okay, da machen die mich auch nicht konstant arm, wenn ich so viele Spiele kaufen müsste. Das ist auch die Lizenz zum Gelddrucken und die gucken ja auch, dass sie den Markt nicht damit überschwemmen, sondern dass immer eine gewisse Zeit dazwischen und, ist. Und es gibt trotzdem so viele, ne? Ja, es kommt einem immer so vor, aber überleg mal, wie viele Jahre gibt es das und dann... Eben, fünf Generationen, wenn du diese Weiß und Schwarz und sowas, die unterschiedlichen Editionen als ein Spiel zählst, weil es sind ja eigentlich nur ein Spiel mit unterschiedlichen Variationen, gibt es eigentlich nur fünf Pokémon-Spiele, ne? Bei fünf Generationen und vielleicht respektive kannst du auch sagen, weil zwei auf dem DS stattgefunden haben, auch noch vier unterschiedliche eigentlich, ne, mit gewissen Partys der Gemeinde. Und das runterzudampfen auf verschiedenen Varianten, also runterzudampfen, darauf sind es eigentlich relativ wenig Spiele, die dann gekommen sind. Den Trend mit Editionen gehen ja viele andere Serien auch. Ja, es gibt das ja mittlerweile ohnehin, die. Wenn man überlegt, was wir auch gerade in Bezug auf Nintendo auch hatten, so dass die ja immer wieder irgendwie Spiele rausbringen, ach, schon wieder ein Zelda. Und wenn man, ich hatte da vorhin auf der Autofahrt hier drüber. Oder darüber nachgedacht, dass sowas wie Resistance oder sowas wie Uncharted oder auch Assassin's Creed sind alle Spiele dieser Generation. Es gibt eigentlich von jedem schon drei Stück. Und dann beschwert man sich über Nintendo, dass sie eigentlich immer Lizenzen dann irgendwie bis zum Ende melken und muss irgendwie feststellen, dass man das eigentlich gerade zur jetzigen Zeit noch viel, viel schlimmer erlebt. Ja, es ist eigentlich sehr mehr, du hast absolut recht, nimm sowas wie Assassin's Creed. Für mich fühlt sich das an, als ob das so eine Serie ist, die seit 10 plus Jahren existiert. Das erste Spiel kam Ende 2007 raus. Ja, das ist noch nicht mal 4 Jahre vergangen. Weiß ich noch, da hatte ich gerade bei Game One ja angefangen, als Bene das getestet hat. Und das war irgendwie so das Innovative. Und jetzt sind wir schon bei Brotherhood und Revelations. Und die so. Haben schon Teil 3 fürs nächste Jahr angekündigt. Ja, das ist wirklich, und du überlegst dann so, okay, das ist jetzt aber mal so innovationstechnisch und ich meine, klar, die Uncharted-Serie ist trotzdem super und ich mag die auch total gerne, aber im Grunde genommen ist es auch für die aktuellen Konsolen so ein bisschen eine Bankrotterklärung, dass gar keine neuen IPs mehr rauskommen. Ja, es ist eben bei den Geldern, die ausgegeben werden, und ich glaube, Pokémon, da wird jede Menge Geld zwar investiert, aber es ist noch in dem überschaubaren Maße, dass du dabei eben trotzdem was rausbekommst, wo du dann das Geld, was du reinsteckst, im exponentiellen Maße wieder reinbekommst, um davon vor allem auch andere Projekte zu finanzieren. Wie ganz am Anfang des Casts hast du es ja auch schon gesagt, diese traditionellen Serien, die Core-Nintendo-Spiele, wie ich das A-Team dann genannt habe, mit Mario, mit Zelda und mit Metroid, das sind Sachen, die aktuell mit den neuen Iterationen in Japan zum Beispiel nicht mehr so gut funktionieren. Mhm. Ne? Ein Mario Galaxy 2, obwohl es so ein tolles Spiel ist, unter einer Million verkauft nur. Verkauft sich wesentlich weniger als New Super Mario Bros. Wii, was klasse dann gewesen ist. Aber oder Zelda und Metroid verkaufen sich eben weniger als so ein Pokémon und so ein Kirby vielleicht. Aber lustig ist, dass wo wir gerade bei Verkaufszahlen sind, als ich letztens geguckt habe, ich finde Zelda Ocarina of Time für ein 3DS ist auch ein super Spiel, aber Rhythm Heaven oder Rhythm Tengoku für die Wii hat sich mehr verkauft als das Spiel. Es hat sich doch nicht Rhythm Tengoku mehr verkauft ohne als... Ohne Scheiß. Es hat sich wirklich, ich glaube, 300 oder 200.000 Mal mehr verkauft als Ocarina of Time für ein 3DS. Und da muss man sich echt schon fragen, okay, die Japaner sind zwar ein freakiges Völkchen, aber das ist echt, ich meine, Just Dance ist ja auch so ein Ding, was sich 1000-mal mehrfach verkauft als jedes andere Spiel. Aber bei dem Spiel habe ich mich echt gewundert, dass Ocarina of Time sich so schlecht verkauft hat in Japan. Es ist doch recht merkwürdig. Also wir haben letzten Endes gesehen, damit sollen wir auch zum Abschluss langsam des Casts dann kommen. Selbst wo wir uns eigentlich nur auf vier Figuren aus diesem ganzen Nintendo-Universum konzentriert haben. Pikachu respektive Pokémon, Donkey Kong für die Donkey Kong-Serie, Kirby und Fox McCloud für ihre respektiven Serien, haben wir trotzdem ein sehr, sehr großes Feld an Spielen und an Charakteren und Wirkungen sozusagen, diese Charaktere gehabt haben, besprochen. Und es ist noch nicht mal die erste Riege eben, ja, was so die Front and Center bei Nintendo stehen, sondern immer wieder mal dort vorbeikommen. Man sieht, was für einen unglaublichen Einfluss und Kreativitätsdrang diese Firma dort hat. Natürlich will die primär Geld machen. Ja klar, sonst wäre es ja keine Firma, wenn du da nicht Gewinn oder sowas machen willst. Aber einfach dieser Output an Charakteren, an Figuren, an Spielen, die einfach vielen Leuten so viel gegeben haben an Spielspaß und zwar Zeit genommen haben, aber trotzdem eben sehr, sehr viel dann dort gegeben. Das hast du sonst bei keiner anderen Firma. Vor allem, weil alles kindgerecht ist. Was dann, wenn man drüber nachdenkt, jetzt bist du auf Metroid, was dann halt ein bisschen actionreicher ist. Ja, aber Metroid ist eigentlich auch immer noch recht kindgerecht. Ich finde eben, du musst nicht ausschließen bei einem Kind, dass es auch mal Gruselgeschichten in der Form guckt oder ein bisschen Alien-Kram oder irgendwie sowas. Es muss ja nicht das Blättern immer wie blöde. Ja. Und das ist alles eigentlich konsumierbar für jede Altersklasse. Aber du hattest das vorhin auch schon, Pokémon vielleicht. Du hattest das vorhin auch schon erwähnt, dass eigentlich jeder von den anderen, also ich glaube Sony und Microsoft würden sich ein Bein ausreißen, wenn sie auch nur irgendeins von dem B-Team von Nintendo hätten, um daraus ein Maskottchen zu machen, weil beide Konsolen ja bis auf jetzt Sony in Japan eigentlich keine richtigen Maskottchen haben. Also es gibt eigentlich nichts Richtiges, was man dem entgegenstellen kann. Und Nintendo hat die haufenweise. Ja, was Nintendo aber hat die haufenweise, aber die haben auch seit den Pokémon eigentlich nicht mehr wirklich Maskottchen geschaffen im klassischen Sinne. Ja. Du hast die heutzutage Pikmin höchstens waren die letzten, ne? Oder Pikmin waren die letzten, die richtig neue IP. Die Pikmin waren die IP und die Figuren, die irgendwie in dieses allgemeine Gamerwissen sozusagen eingeflochten wurden. Seitdem, ich glaube, die Mies könntest du vielleicht als große Gruppe noch irgendwie nennen, dass die auch noch ein bisschen Wiedererkennungsfaktor haben. Aber Nintendo ist momentan auch immer noch recht zufrieden und reitet immer noch ihre Welle sozusagen dann dort hinaus. Das ist ja eine neue IP ist ja angekündigt schon für die Wii U von Miyamoto direkt. Also da bin ich auch mal gespannt, ob sie das jetzt nächstes Jahr zeigen oder dann doch so ähnlich mit diesem komischen Fingerwärmer da. Gut, ja. Ey, mal sehen, was in der Richtung denn kommen mag. Also ich will, wenn man den E3-Podcast dann, ich bin ein bisschen skeptisch der Wii U gegenüber. Ich auch, ich habe fast geweint bei der E3, wirklich. Ich saß davor und ich habe mit was ganz anderem gerechnet, weil ich zwei Sachen eigentlich hundertprozentig sicher war, dass sie die zeigen und ich hätte am liebsten mein Nintendo Fanboy-Shirt verbrannt. Ja, und auch so halb gar vorgestellt und sich nicht wirklich sicher gewesen, was die dann dort zeigen und ich habe nicht ganz glauben können, dass es die gleiche Firma ist, die ein paar Jahre vorher die Wii vorgestellt hat und dort alle Leute, die da darüber gelacht haben, sowas von komplett falsch, also sie dumm hat dastehen lassen. Ich glaube nicht, dass es mit der Wii U dann passieren wird, weil es wirkt dann so mehr, wir müssen jetzt hinterherlaufen und guck mal, Apple hat ja auch was und Touchscreen und hier und da und HD-Grafik. Deshalb bin ich dem ein bisschen skeptisch gegenüber. Das soll aber nicht eben die Leistung oder die Sachen schmälern, die Nintendo in der Vergangenheit geschaffen hat, mit den A-Serien und natürlich auch mit dem B-Team, was wir besprochen haben. Es hätte noch etliche andere kleine Serien und Charaktere gegeben, die wir heute hätten besprechen können. Aber wahrscheinlich wird es dann mal kommen, wenn wir uns noch mal ein paar Stunden Zeit nehmen für den C-Team-Podcast. Dann wird es Zeit für Little Mac, ne? Und für Ike aus Fire Emblem und Captain Falcon. Achso, Captain Falcon, ja genau. Ja, F-Zero hätte ich auch fast jetzt hier mit dazugezählt, aber da gab es nicht so eine große Identifikationsfigur mit Ausnahme von Captain Falcon. Ich wäre letztens fast gestorben, da habe ich irgendwie den Automaten von, also es gibt ja... F-Zero GX, das AX. AX ist der Automat, weißt du, der in diesem komischen Kran hängt, das habe ich auch irgendwie bei Twitter gepostet. Ey, dafür würde ich sogar irgendwie noch die Decke einreißen bei mir, der mich das in die Bude reinkriegt. So ein geiler Automat. Ja, wenn du die Decke bei dir eingerissen hast, dann muss ich auf jeden Fall das ausprobieren. Ich habe lange darüber nachgedacht, ziemlich lange sogar, und habe mich entschieden. Ich nehme Shiggy. Oh. Tja, Shiggy hat schon jemand abgeholt, der rechtzeitig hier war. Na schön, was soll's, dann wird mein Pokémon eben Bisasam. Dieses Pokémon hat bereits einen Besitzer, der nicht verschlafen hat. Oh, Mist. Aber das ist kein Problem, dann wird mein Pokémon eben Glumanda. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Du siehst ja selbst, Glumanda ist auch schon vergeben. Soll das etwa heißen, dass alle Pokémon schon weg sind? Nicht direkt, weißt du, eines ist noch da, aber ich... Professor Eich, ich nehme es! Aber ich muss dich warnen. Mit diesem hier gibt es ein Problem. Pikachu. Sein Name ist Pikachu. Oh, irre, das ist das beste Pokémon von allen. Wer weiß. Ich möchte mich in Abwesenheit einmal bei Fabian kurz bedanken, der hier seinen Tag der Deutschen Einheit dazu benutzt hat, um sich gedanklich mit uns zu vereinen. Und natürlich Marc, der extra hier nach Hamburg reingeschubbert ist, um nochmal zusätzlich fast 1,5 Stunden über Pokémon zu quatschen. Ja, hervorragend. Okay, ja, ich bedanke mich auch bei dir, Gregor. War wieder sehr amüsant und sehr lustig. Und ich muss gerade sagen, das können die Zuschauer jetzt nicht sehen, die Zuhörer nicht sehen, aber ich muss die ganze Zeit dich angucken und ich sehe deinen Kopf gegen das Licht und das sieht aus, als ob du Mickey-Maus-Ohren aufhast, weil diese Kopfhörer so komisch sind. Ich muss gleich mal ein Foto davon machen, damit man es mal irgendwie... Okay, dann ja, dann mach ein Foto und das twittern wir dann gleich. Dann bin ich Mickey Maus mit dem Schnurrbart. Telefon hier. Also, ich habe leider keinen Strom mehr hier drauf. Ach so, scheiße. Ja, ja. Und ich habe keine... Wir machen dann gleich ein Foto. Okay. Danke Fabian in Abwesenheit, danke Marc. Wir kommen wieder zurück Richtung Halloween, dann natürlich wieder mit einem passenden Cast. Ja, was könnte es sein, Simon hat es gespoilert bei Twitter. John Carpenter erstmal. Aber vielleicht kommt dann auch noch ein weiterer Cast dazu, was Videospiele auch angeht. Lasst euch überraschen. Und Marc und ich werden auch nach Möglichkeit bald zusammenkommen und da mal ein Genre besprechen, was richtig bekannt ist in der Öffentlichkeit und jeder Spieler da kennt. Japanische Text-Adventures. Ich wette, da werden die Kommentare nicht über eine Seite hinausgehen. Nein, da werden die Kommentare kommen, die dann sagen, spinnt ihr denn über sowas hier dort zu reden? Nische, das ist selbst für Nischentitel noch eine Nische. Ja, aber ich finde, sowas ist, finde ich, glaube ich, interessanter, wenn ich dann Podcasts höre, möchte ich nicht unbedingt nur über die Titel hören, die ich selbst kenne, sondern mir etwas über Titel erzählt, mit denen ich so viel keine Erfahrung gemacht habe bisher. Und ich glaube, speziell in einem Genre, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, ist momentan aktuell mein Lieblingsgenre seit vielen Jahren, japanische Adventures auf der einen oder anderen Art. Ich glaube, das wird auch viele Leute finden, wenn sie sich da mal ein bisschen reinfuchsen oder das Interesse geweckt wird, kann man da auch sehr, sehr, sehr viel davon zurückkommen. Und wie gesagt, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich habe ellenlange Texte dir schon geschickt in Richtung vorbei, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Gestern Nacht schon gelesen, deswegen habe ich auch wenig Schlaf gekriegt. Okay, damit wir jetzt wieder ein bisschen Schlaf bekommen, ich verabschiede mich. Ich war der Gregor. Ich der Marc. Und ich war der Fabian. Tschüss. Wo habe ich denn? Ach, hier ist die Maus. Thank you. Pokémon Trainer. That's the guy giving orders behind a Pokémon, right? Right. And this Pokémon Trainer is controlling Squirtle, Ivysaur, and Charizard. They represent water, grass, and fire, and they're all powerful. So, he makes his Pokémon fight while he sits back and watches. Sounds like a good deal if you ask me. It's not like that, Snake. Those Pokémon wouldn't know what to do if the Pokémon Trainer wasn't there giving orders. In every battle, there's a soldier doing the fighting, and a commander telling him what to do. By working together as a team, they accomplish much more than either could on their own. So let's do this together, partner. Yeah, whatever you say, Colonel. Obwohl man ja schon gemerkt hat, dass er emotional ist, aber er hatte nur, glaube ich, Angst, dass er auf den Sack kriegt, der Barney-Team. Ja, das darf man ja nicht, also sonst, du musst Morddrohungen bekommen, ja, ansonsten hast du keinen vernünftigen Podcast gemacht. Dann müssen deine ja die perfekten Podcasts sein, Briefbomben. Ey, sagt er, für Zelda muss er, obwohl du bist ja auch in dem Foren, da guckst du ja eh dann durch, also da gibt es ja auch Pappenheimer, die mich alle ermorden wollen. Ich glaube, das ist aber harmlos. Ich glaube, die schlimmste Schandtat war es mit Kingdom Hearts, glaube ich. Ich glaube, das wird dir keiner verzeihen. So. Da haben sie, sind alle mit dem Schlüsselschwert hinter dir her. Ja, natürlich. Können wir höchstens... Ich werde deine Tür abschließen. Ey, das waren wahrscheinlich die, warum du einmal nicht in die Bude reinkamst, weil sie den Schlüssel unten abgebrochen haben. Ach ja, die waren das. Komischer Zusammenhang jetzt. Ey, und ich muss durch halb Hamburg fahren, um irgendwo pennen zu können. Ja, das war... Am nächsten Tag war Red Bull da, ja. Ja, oh Gott, oh Gott. Ach ja, oh. Verdammtes Kingdom Hearts. Kingdom Hearts Fans sind die schlimmsten Menschen auf der Welt. Schlimmer als ja. Final Fantasy Fans. Aber zum Glück kann ich das ja wegschneiden dann danach. Ich schalte mal das Mikro aus.